Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Den Satz werden Sie ziemlich sicher schon einmal gehört haben. Er kommt aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Es gibt in der Bibel einige Stellen, in denen die Rede davon ist, dass mit dem Herzen oder auf das Herz gesehen wird. Die bekannteste ist wahrscheinlich aus dem Alten Testament und steht im ersten Buch Samuel. Da heißt es, dass der Mensch sehe, was vor Augen sei, Gott aber das Herz ansehe, wenn er Menschen beurteile. Von solchen Formulierungen haben viele Predigten und Erörterungen, was es heißen könne, mit dem Herzen statt mit den Augen zu sehen, ihren Ausgang genommen. Aber als konsequenter Vorschlag für uns Menschen, mit dem Herzen zu gucken und dadurch das Wesentliche zu sehen, hat er aus dem Munde des Fuchses, aus dem kleinen Prinzen, seinen Weg um die Welt gemacht. Und zwar tatsächlich um die Welt. Der kleine Prinz ist nach der Bibel und dem Koran das meist übersetzte Buch der Welt. Das ist schon ein kleines Wunder. Und vielleicht hat ja auch Ihnen in der einen oder anderen Situation, als junger oder vielleicht auch gar nicht als junger Mensch, eine Formulierung aus dem kleinen Prinzen dabei geholfen, etwas auszudrücken, für das Sie um Worte verlegen waren. Antoine de Saint-Exupéry war schon zu Lebzeiten ein sehr erfolgreicher Autor, aber durch seine anderen Werke. Der kleine Prinz erschien erst ein Jahr vor seinem Tod. In seinem Hauptberuf war er Pilot. Er liebte das Fliegen, musste aber einige Umwege gehen, bis er seinen Traum verwirklichen konnte. Und er hat abenteuerliche Rollen in der sich erst langsam entwickelnden Welt der zivilen Luftfahrt bekleidet. 18 Monate war er Chef eines Zwischenlandeflugplatzes in Spanisch-Marokko und hat dort vielen Piloten, die notlanden mussten, das Leben gerettet. Und mit dem kleinen Prinzen hat er vielleicht vielen Menschen überall auf der Welt die Hoffnung gerettet. Darauf, dass wir auch anders miteinander umgehen, anders miteinander sprechen können. So würde ich mal behaupten. Heute, vor 80 Jahren, starb Antoine de Saint-Exupéry. Grund genug für uns, die lange Nacht von Nikolaus Scholz über ihn zum Nachhören als Podcast zu veröffentlichen. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. In wenigen Tagen erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über James Baldwin, der vor 100 Jahren geboren wurde und in der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA eine große Rolle gespielt hat. Aber nicht nur das. Seine Romane sind wirklich aufregende Tiefenbohrungen in Sachen Rassendiskriminierung und in Sachen Homosexualität. Und die Positionen, die er in seinen Essays eingenommen hat, werden noch heute im Identitätsdiskurs erörtert. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis Samstag. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, bis ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen, und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. In der heutigen langen Nacht werden Sie Zeugen eines bewegten Schicksals. Jenes des französischen Piloten und gefeierten Kultautors Antoine de Saint-Exupéry, der am 31. Juli 1944 zu einem planmäßigen Aufklärungsflug über der Region Grenoble startete, davon aber nicht zurückkehrte, sondern in den Fluten des französischen Mittelmeers seinen Tod fand. Borgo, Juli 1944. Ma chère Maman, meine liebe Maman, ich möchte so gern, dass du über mich beruhigt wirst und diesen Brief erhältst. Es geht mir sehr gut, in jeder Hinsicht. Aber ich bin so unendlich traurig, weil ich dich so lange nicht wiedergesehen habe. Und ich bin um dich besorgt, meine alte, geliebte, liebste Maman. Was für elende Zeiten. Dieser Brief, der letzte, den Saint-Exupéry seiner Mutter sandte, erreicht Marie de Saint-Exupéry im Juli 1945, genau ein Jahr nach jenem Flug, von dem ihr Sohn nicht wieder zurückgekehrt war. Wann wird es möglich sein, den Menschen, die man liebt, zu sagen, dass man sie liebt? Maman, umarme mich, so wie ich dich umarme, aus tiefstem Herzen. Antoine. Im Jahr 2000 werden von einem französischen Taucher Teile der Maschine auf dem Grund des Mittelmeers nahe Marseille geortet, im Herbst 2003 geborgen und ein Jahr später als Flugzeugteile einer amerikanischen P-38 Lightning identifiziert, jener Maschine, die Saint-Exupéry geflogen hatte. Die mögliche Absturzursache: technisches Versagen, Abschuss oder Freitod, ist 6 Jahrzehnte lang im Dunkeln geblieben. Qu'allez-vous faire, Antoine? Was werden Sie tun, Antoine? Weggehen. Partir. Pour aller où? Wohin denn? Zu Mermoz und den anderen. Rejoindre Mermoz et les autres. Ils m'attendent. Mein Platz ist unter ihnen. Ma place parmi eux. Mais ils sont morts, Antoine. Aber sie sind tot, Antoine. Justement, c'est nous qui sommes morts. Wir sind tot. Pas eux. Sie leben. Antoine de Saint-Exupéry wird am 29. Juni 1900 geboren. Er verliert mit 4 Jahren den Vater und kommt mit 9 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder in ein von Jesuiten geführtes Internat. Den weiteren Lebensweg von Saint-Exupéry lernen Sie in der 2. und 3. Stunde der langen Nacht kennen, sowie seine Leidenschaften, Sehnsüchte, amorösen Abenteuer und seine große Liebe. In seinem unsteten Leben arbeitete Saint-Exupéry am liebsten als Pilot. Eine Erfahrung, die er auch literarisch verarbeitete. So in den Romanen Südkurier, Wind, Sand und Sterne, Flug nach Arras und Vol de Nuit, zu Deutsch Nachtflug. Ein Buch, das ihm 1931 den renommierten französischen Literaturpreis Prix Femina einbringt. 1943, ein Jahr vor seinem Tod, erscheint die mit eigenen Illustrationen versehene Erzählung »Der kleine Prinz«. Ein Buch, das mit insgesamt 80 Millionen weltweit verkauften Exemplaren auf Platz 17 der Weltrangliste der meistverkauften Bücher rangiert. Knapp vor den Fantasieromanen der britischen Erfolgsautorin Joanne K. Rowling. Saint-Exupéry, der am 31. Juli 1944 zu einem planmäßigen Aufklärungsflug startet, findet in den Fluten des französischen Mittelmeers seinen Tod. Doch die Absturzursache und selbst der genaue Absturzort bleiben über 5 Jahrzehnte ungeklärt. Ein Umstand, der viele Spekulationen nährt. Die Bandbreite der Vermutungen ist groß. Sie reicht von Selbstmordgerüchten über mysteriöse Geheimaufträge zur Befreiung italienischer Partisanen bis zum Abschuss des Piloten durch deutsche Jagdflieger. Sicher war nur, dass Saint-Exupéry, der mit seinen Publikationen über das Fliegen schon damals sehr bekannt war, am Morgen des 31. Juli 1944 mit seiner P-38 auf Korsika zu einem Aufklärungsflug in Richtung Grenoble gestartet war und unterwegs spurlos verschwand. An jenem Tag, um 11 Uhr vormittags, meldete die westlich von Lyon gelegene deutsche Radarstation Falter einen Einzelflug und alarmierte die Piloten der Jagdgruppe 200 in Aix-en-Provence. Genaue Abschussberichte dieser Flugstaffel sind in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschollen geblieben. Von nun an kommt mir jede Explosion nicht als Drohung, sondern als Abhärtung für uns vor. Jedes Mal denke ich mir eine Zehntelsekunde lang meine Maschine in Stücke gerissen. Aber sie spricht immer auf die Schaltungen an und ich richte sie hoch wie ein Pferd und reiße dabei kräftig an den Zügeln. Dann entspanne ich mich und fühle mich von einem dumpfen Jubel durchdrungen. Ich habe keine Zeit gehabt, die Furcht anders als eine physische Verkrampfung zu empfinden, wie sie ein lautes Geräusch hervorruft. Und schon darf ich erleichtert aufseufzen. Ich sollte das Zupacken des Schlags, dann die Furcht, schließlich die Entspannung durchleben. Das denken sie sich so. Ich habe keine Zeit. Ich empfinde das Zupacken, dann die Entspannung. Zupacken, Entspannung. Es fehlt eine Zwischenstufe, die Furcht. Ich lebe auch nicht in Erwartung des Todes in der nächsten Sekunde. Ich lebe in der Auferstehung, ausgehend vom Ende der letzten Sekunde. Ich lebe in einer Art Kometenschweif der Freude. Ich lebe im Kielwasser meines inneren Jubels. Und ich beginne, ein herrlich unerwartetes Vergnügen zu empfinden. Es ist, als ob mir mein Leben mit jeder Sekunde neu geschenkt würde. Als ob mir mein Leben mit jeder Sekunde fühlbarer würde. Ich lebe. Ich bin am Leben. Ich bin noch am Leben. Ich bleibe immer am Leben. Ich bin nur noch ein sprudelndes Leben. Die Trunkenheit des Lebens kommt über mich. Man spricht von der Trunkenheit des Kampfes. Es ist die Trunkenheit des Lebens. Oh, die da unten auf uns schießen, wissen sie eigentlich, dass sie uns zurechtschmieden? Vor 17 Jahren begann sich der erste Knoten des Rätsels um Saint-Exupéry zu lösen. Am 7. September 1998 fährt der Fischer Jean-Claude Bianco mit seinem Boot am Morgen zu seinen Fischgründen südöstlich vor Marseille. Beim Reinigen der Netze findet er einen kleinen, verkrusteten Gegenstand im Beifang. Lino von Garzen ist ein deutscher Unterwasserforscher und lebt in der Nähe des Starnberger Sees bei München. Seine große Leidenschaft ist das Tauchen und das Erforschen gesunkener Flugzeugwracks. Dabei stieß er unter anderem auf die Geschichte eines deutschen Flugzeugs, das im Mittelmeer am Meeresgrund lag und von dem französischen Unterwasserforscher Luc Vonrel aus Marseille entdeckt worden war. Diese Geschichte, die zunächst nichts mit Saint-Exupéry zu tun hatte, war der Beginn einer bis heute währenden Freundschaft der beiden Forscher. Man muss wissen, die Fischer, die mit Grundnetzen fischen, haben immer eine Riesenmenge, ich sage mal, unerwünschten Beifang drin. Schrott, Blech, Steine, Korallenreste, was eben alles sonst neben Fischen dann noch am Meeresgrund liegt. Und normalerweise wird das ungesehen einfach wieder über Bord geworfen. Dieser glückliche Zufall, dass man beim Leeren des Netzes einen kleinen verwachsenen Klumpen bemerkt, wo man sich denkt, was ist denn das? Und ihn dann auch noch reinigt und anschaut, ist eigentlich schon mehr als unwahrscheinlich. Und dass dabei dann noch der Name Antoine de Saint-Exupéry rauskommt, der auf diesem Armband steht, ist ein sensationeller Glücksfall. In ihren ersten gemeinsamen Gesprächen erfuhr Lino von Garzen auch, dass Luc von Relles gewesen war, der wenige Jahre zuvor in einer Tiefe zwischen 50 und 80 Metern die Wrackteile der Maschine von Saint-Exupéry gefunden hatte und wenige Meter daneben einen Motor einer deutschen Maschine, die er aber noch nicht identifizieren konnte. Zunächst waren aber auch Suche und Identifikation der amerikanischen P-38-Maschine von Saint-Exupéry ein schwieriges Unterfangen, das viel Zeit und Aufmerksamkeit forderte. Jetzt muss man wissen, dass rund um Marseille Hunderte, Tausende von Wracks liegen, auch viele Flugzeuge. Das heißt, diesen Wrackteilen, es handelt sich ja nur noch um einzelne Blechteile, wurde eigentlich nie größere Bedeutung beigemessen. Und das hat sich erst später geändert, 1998, glaube ich, war es, nachdem der französische Fischer Jean-Claude Bianco in seinen Netzen das Armband Exupérys gefunden hatte. Das hat natürlich bei Luc Van Relles, wo er das erfahren hat, natürlich wieder den Gedankenanstoß gebracht. Moment, in der Gegend hatte mein Vater ja schon mal einen Flugzeugwrack gefunden und ich war auch schon da und habe dort auch schon Teile von der Maschine gefunden. Vielleicht gehört das ja irgendwie zusammen. Das heißt, der erste Teil der Forschungen, die er dann auch mit einem anderen Forscher, mit Philipp Castellano zusammen durchgeführt hat, war mal rauszufinden, welche Maschinen gelten als vermisst, welche sind von welchem Typ, von welcher Bauform und welche Wracks sind bekannt. Und das war dann so der erste Punkt, wo man gesagt hat, gut, alle anderen Vermissten genau diesen Typs können wir eigentlich ausschließen. Die Wracks sind bekannt oder gehören zu einem anderen Typ, die nicht zu diesen Flugzeugteilen übereinstimmen, die dort gefunden wurden. Das war so das erste große Indiz, wo man gesagt hat, gut, nach aller Wahrscheinlichkeit muss es sich um die Maschine Exupéry handeln. Luc Van Relles fotografierte und dokumentierte die Objekte unter Wasser und meldete den Fund am 25. Mai 2000 den zuständigen Behörden. Die Teile stammten nachweislich von einem Flugzeug des Typs P-38, einer amerikanischen Maschine, die auch Saint-Exupéry auf seinem letzten Flug gesteuert hatte. In den Gewässern von Südfrankreich liegen jedoch mehr als 40 Flugzeuge dieses Typs. Daher wurden mit Genehmigung der Behörden Teile des Flugzeugwracks geborgen. Auf einem dieser Teile fand sich die Seriennummer 2734. Und diese Nummer konnte wieder Bauserienblock der Maschine Exupéry zugeordnet werden. Und damit war die Indizienkette eigentlich wasserdicht. Flugzeugtyp stimmt überein, die Nummer stimmt überein und das Armband. Damit war die Identifizierung der Maschine anerkannt. Aber wie gesagt, das Thema war immer noch offen. Warum ist denn Saint-Exupéry abgestürzt? Was hat zu dem Absturz geführt? Und anhand der wenigen Wrackteile, die man gefunden hat, ich würde schätzen, dass das vielleicht 10%, 15% des Flugzeugs ausmachen, war nicht ersichtlich, was die Absturzursache ist. Es gab noch eine Untersuchung anhand des Turboladers, Turbokompressors, der geborgen wurde, woran man daraus schließen kann, dass die Maschine mit hoher Geschwindigkeit senkrecht ins Meer gestürzt ist. Schon vor diesem sensationellen Fund hatte der französische Forscher Luc Van Relles viel Zeit unter Wasser verbracht, um die einzelnen Wrackteile verschiedenster Flugzeuge zu dokumentieren und machte dabei durch einen reinen Zufall eine interessante Entdeckung. Er sah eine Gorgonie aus dem sandigen Meerboden wachsen. Eine Gorgonie ist also die Weichkoralle des Mittelmeers. Und ein erfahrener Taucher weiß aber, eine Gorgonie kann nicht auf Sand wachsen. Die braucht einen festen Untergrund. Das hat ihn recht verwundert und dann ist er zu dieser Stelle getaucht, zu der Gorgonie, und hat mal angefangen, ein bisschen vorsichtig am Fuß der Gorgonie den Sand wegzuschieben. Und hat gesehen, Moment, die sitzt ja auf einem Blechteil. Dann hat er mehr gegraben und hat gesehen, da kommt eine Reihe von Zylindern raus, von 6 Zylindern. Dann war das nächste Jahr, das wird wahrscheinlich ein alter Bootsmotor sein. Nach weiterem Graben kam eine zweite Reihe von 6 Zylindern raus. Dann war es klar, gut, das schaut doch verdammt nach einem Flugzeugmotor aus. Erste Vermutung natürlich, 12-Zylinder V-Motor, das ist der Motor der Maschine von Saint-Exupéry, der er 2 davon hatte. Und wieder nach neuem Graben kam ein seltsames Symbol raus, das er erst nicht zuordnen konnte, nämlich ein runder Kreis mit einem Indianerkopf drin, der ein bisschen ausschaut wie ein Hühnerkopf, womit er erst nichts anfangen konnte. Und erst auf dem Heimweg an dem Abend hat er ein Auto vor sich gesehen mit einem Skoda-Zeichen. Da war ein klarer Moment, das, was er dort gesehen hat, ist das alte Skoda-Zeichen. Was natürlich gleich die Frage aufgeworfen hat, Moment, Skoda-Motoren in einem amerikanischen Flugzeug, das passt nicht zusammen. Da lag nun ein Motor am Meeresgrund von Marseille, genau an der Stelle, wo Exupéry abgestürzt war. Niemand konnte vorerst sagen, ob dieser Motor irgendeinen Bezug hatte zu Exupéry. Die nächste Frage lautete also, liegt der Motor nur zufällig an der gleichen Stelle wie die Wrackteile der P-38 von Exupéry oder steht er vielleicht in einem kausal-zeitlichen Kontext zu Saint-Exupérys Verschwinden? Es hätte ja sein können als Beispiel, dass es einen Luftkampf gab und beide Maschinen abgestürzt sind. Als Folge dieses Luftkampfs kommt ja öfter vor, dass eine Maschine beschossen wird, Trümmerteile abreißen und das andere Flugzeug, den Jagenden, so gesehen auch zum Absturz bringen. Das hätte damals natürlich für uns eine relativ plausible Erklärung gebracht, warum es nie eine Abschusserkennung oder Abschussmeldung gab, weil eben beide Flugzeuge und damit auch alle Zeugen davon dort im Meer gelandet sind. Das war auf jeden Fall mal so die spannende These, die wir einfach mal in den Raum gestellt hatten und uns überlegt haben, wie können wir dort weitermachen. Lino von Garzen machte gemeinsam mit Luc von Rell Dutzende von Tauchgängen, um Anhaltspunkte zu finden, die den Motor identifizieren könnten. Denn in der Flugzeugarchäologie, so Lino von Garzen, gehe es eigentlich immer um Bauteile und Nummern. Sobald man eine Nummer hat, kann man wiederum schauen in Bauteillisten, in technischen Dokumentationen, zu welchem Flugzeug, zu welchem Modell, zu welchem Bauteil gehört es, wann wurde das verbaut, in welchen Maschinen eingebaut. Also es ist eigentlich immer der Ansatz. Bei unseren ersten Untersuchungen unter Wasser konnten wir im Endeffekt nur ein paar Nummern identifizieren und ein paar typische Merkmale und konnten dann zuordnen, es ist ein Mercedes-Benz-Motor, ein DB601. Also es war klar, wir haben den Motortyp jetzt mal identifiziert, hat allerdings noch nicht so viel geholfen, weil dieser Motor einerseits mal in der Messerschmitt 109 eingebaut war. Dazu muss man wissen, dass es dann von diesem Motortyp über 20.000 Exemplare gab. Hat uns im ersten Schritt dann damit auch nicht besonders viel weitergeholfen. Und dann kam zusätzlich natürlich noch bei weiteren Nachforschungen raus, dass diese Motoren regelmäßig gewechselt wurden. Das heißt, nach ca. 100 bis 200 Stunden hat man diese Motoren ausgebaut aus dem Flugzeug und zur Generalüberholung geschickt. Das heißt, anhand des Motors definitiv das passende Flugzeug zu ermitteln, ist bei so einem Wechselteil eigentlich unmöglich. Und das war auch so das Ergebnis meiner ersten Forschungen dann in Deutschland, wo ich mich mit verschiedenen Fachleuten unterhalten habe. Die haben alle gemeint, du spinnst. Man wird es nicht schaffen, diesen Motor einem Flugzeug und damit einer Person und einem Ereignis zuordnen zu können, aufgrund dieser Stückzahlen und der damit verbundenen Problematik. Doch aufgeben war seine Sache nicht. Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Luc von Rell hatte er sich nun einmal in den Kopf gesetzt, das Rätsel um den Tod von Exupéry lösen zu wollen. So erarbeiteten die beiden ein Konzept und erreichten bei den französischen Behörden schließlich auch eine Bergungsgenehmigung. Doch das Projekt tatsächlich auch umzusetzen, war schwerer, als sich die beiden Forscher vorgestellt hatten. Sie fingen an, den Motor auf einer Tiefe von 56 Metern freizulegen. Und in dieser Tiefe zu arbeiten, als Taucher, ist schon relativ aufwendig. Das heißt, man hat ungefähr 10 Minuten Grundzeit, in der man dort arbeiten kann, 10 bis 15 Minuten, und eine Stunde Dekompressionszeit zum Auftauchen. Das heißt, wir hatten jeden Tag unter Wasser effektiv nur 15 Minuten. Dafür aber 2 Stunden Hinfahrt, 2 Stunden zurück, ganze Tauchmaterial vorbereiten. Das heißt, für einen Arbeitstag 15 Minuten Arbeit unter Wasser. Und dementsprechend hat das Ganze relativ lange gedauert, diesen Motor freizugraben, weil wir mussten ihn ja so weit freigraben können, um irgendwo Befestigungsmittel anbringen zu können. Oft war es auch so, dass wir am nächsten Tag gekommen sind und durch Strömung der Sand eigentlich an der Stelle war, wo er am Tag vorher nämlich noch lag. Das heißt, wir haben nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen das Element Sand gekämpft, der immer wieder dahin zurück wollte, wo er eigentlich herkam. Und dann hat sich das Ganze etwas hingezogen. Länger wie gedacht, dann kam der Mistral, der regelmäßig in Südfrankreich kommt, und damit waren dann die erste Bergungsaktion eigentlich schon mal wieder abgeschlossen, weil die Zeit ausgegangen ist. La mer vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent de la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs de la mer, bergère d'azur infinie. Die Bergung im März 2006 verlief mit vielen Komplikationen und die Zeit rannte den beiden buchstäblich davon. Leider waren auf der vorher im Sand liegenden unzugänglichen Seite des Motors weder Typenschild noch Wartungsplakette zu finden. Auch die Stelle mit der Seriennummer war stark durch Korrosion beschädigt. Und noch ein weiteres Problem sollte Lino von Garzen viel Kopfzerbrechen bereiten. Schließlich wollten er und Luc von Rell den besagten Motor nicht nur bergen, sondern auch nach Deutschland bringen, zu den Mitarbeitern des Werftvereins der alten Flugwerft in Oberschleißheim am nördlichen Stadtrand Münchens. Nachdem ich ja mit Behörden und Genehmigungsverfahren einiges in Erfahrung habe, habe ich mir gedacht, Moment, wenn wir diesen Motor ausführen, brauchen wir dazu wahrscheinlich auch eine Genehmigung. Dann habe ich bei den französischen Behörden angerufen, habe gemeint, so ja, die Bergung schreitet voran. Geplant im Konzept ist ja, ihn nach Deutschland zu bringen. Ich hätte gerne eine Bestätigung der Behörden, dass wir das auch dürfen. Dann war erstmal Schweigen auf der anderen Seite der Leitung und dann hieß es ja, Moment, wenn es sich vielleicht ja um einen deutschen Motor handelt, bräuchten wir eigentlich auch die deutsche Genehmigung zur Bergung. Das war dann erstmal für mich wieder ein Rückschlag, weil ich mir gedacht habe, gut, jetzt haben wir die französische Genehmigung, haben wir das ausgearbeitet und jetzt auf den letzten Metern erfahre ich, ich brauche noch eine deutsche. Und da das nicht immer einfach ist, die zu bekommen, habe ich mir schon gedacht, gut, jetzt damit steht das Projekt vielleicht auf der Kippe. Und dann habe ich rumtelefoniert in Frankreich erstmal bei der Botschaft und bei verschiedenen, also im Konsulat in Marseille. Niemand hat sich so wirklich zuständig gezeigt. Und dann habe ich über Vermittlung beim Militärattaché in Paris angerufen. Der wurde mir als der genannt, der vielleicht in irgendeiner Form noch am wahrscheinlichsten zuständig sein könnte. Der hat dann alle meine Illusionen erstmal geraubt. Ich hatte ihm am Telefon die ganze Geschichte erklärt. Der gemeint, Moment, das läuft jetzt so. Sie schreiben jetzt einen Antrag auf Genehmigung ans Auswärtige Amt und die Bundesfinanzdirektion. Das kann 1-2 Jahre dauern, bis Sie vielleicht dann irgendwann die Genehmigung kriegen. Aufgrund der Tatsache aber, dass ihr dieses Projekt toll findet und die Franzosen aufgrund unseres Konzepts eine ausführliche Bergungsgenehmigung erteilt haben, befürwortet ihr jetzt die Bergung auch aufgrund des Zeitdrucks und informiert diese Stellen über die Bergung, damit es seinen Rechtsweg geht. Er ist selber Taucher und er findet das Projekt attraktiv. Und das war natürlich für uns ein Glücksfall, ein weiterer, fast wahrscheinlich so groß wie der Fund des Armbands damals, dass wir aufgrund unserer seriösen Vorarbeit und der Genehmigung der Franzosen auf diesem Weg auch die schnelle Genehmigung aus Deutschland gekriegt hätten, die wir wahrscheinlich so auch bekommen hätten, aber das ganze Projekt wieder um Jahre zurückgeworfen hätte. In München wurde der Motor komplett in seine Einzelteile zerlegt. Und so konnten die deutschen Experten tatsächlich anhand der verbauten Zündkerzen ermitteln, dass dieses Flugzeug frühestens im Herbst 1943 abgestürzt sein konnte. Zudem konnten wir noch an den anderen Bauteilen ermitteln, dass dieser Motor in einer Messerschmitt 109 verbaut gewesen ist. Also wir wussten jetzt schon mal ein Absturzdatum, ein Minimalabsturzdatum und den genauen Flugzeugtyp. Und siehe da, mit diesen Informationen waren plötzlich nur noch 2 Flugzeuge übrig, die in Frage kommen. Das heißt, wir haben uns da schon mal verdammt gut angenähert. Der nächste Schritt war, bei diesen 2 Flugzeugen, die in Frage kommen, die Gefechtsberichte zu analysieren. Das waren 2 verschiedene Daten. Das eine war Ende Dezember, das eine Flugzeug vermisst, und das andere Mitte Januar. Dann haben wir diese Tage genauer beleuchtet, haben die deutschen Verlustmeldungen analysiert, die amerikanischen Abschussmeldungen und die ganzen Gefechtsberichte durchgegangen und haben dann gesehen, also von dem gesamten Kontext passt alles perfekt zu der einen Maschine. Die andere Maschine können wir nahezu ausschließen, weil sie deutlich weiter östlich ins Meer gestürzt ist vermutlich. Das heißt, wir hatten dann einen Favorit, wo wir gesagt haben, zu 80-90% müsste es sich um diese Maschine handeln. Und das war dann der nächste Zufall. Das war die Maschine eines deutschen Prinzen. Von Prinz Alexis zu Bentheim und Steinfurt. Ein junger deutscher Adliger, der bei seinem ersten Feindflug vor Marseille abgeschossen wurde und seitdem als vermisst gilt. Lino von Garzen hatte durch Glück und viel Geduld einen Prinzen gefunden. Einen deutschen Prinzen, der am Absturzort des Autos des kleinen Prinzen nahezu an der gleichen Stelle abgestürzt war. Allerdings schon Monate vorher. Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen alle zu den Menschen. »Guten Tag«, sagte er. Da war ein blühender Rosengarten. »Guten Tag«, sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume. »Wer seid ihr?«, fragte er sie höchst erstaunt. »Wir sind Rosen«, sagten die Rosen. »Ach«, sagte der kleine Prinz. Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich, in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe sie sich wirklich sterben, um auch mich zu beschämen. Dann sagte er sich noch, ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen, und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen. Und er warf sich ins Gras und weinte. Zu dem Rätsel Exupéry hatte sich ein weiteres gesellt. Das Rätsel um Prinz Alexis zu Bentheim und Steinfurt. Dass auch dieses Rätsel von Lino von Garzen und Luc Vonrell gelöst werden sollte, lag zu diesem Zeitpunkt noch in weiter Ferne. Der nächste Puzzleteil zu diesem mittlerweile fast kriminologischen Fall lieferte schließlich ein Skelett, das man in den 1960er Jahren bei archäologischen Ausgrabungen auf der Insel Riou ganz nahe der Absturzstelle gefunden hatte. Und dieses Skelett wurde damals nie zugeordnet. Man hat es untersucht, hat es keinem Vermisstenfall zuordnen können. Ist irgendwann die These aufgekommen, dieses Skelett ist ein Türke, der bei der Belagerung Marseilles vor vielen hundert Jahren ums Leben gekommen ist und dort verscharrt wurde. Das war der Türke der Insel von Riou. So lief dieses Skelett lange Zeit. Und wir haben uns dann aber Gedanken gemacht. Der Luc Vonrell hatte alte Artikel zu diesem Thema gefunden, nachdem er natürlich sich um alles kümmert, was rund um den Absturzort an Geschichten existiert, hat er probiert, wieder Material zu diesem Skelett zu finden und hat tatsächlich Fotos auftreiben können, die eben die Ausgrabung und Freilegung dieses Skeletts zeigen. Und bei Ansicht dieses Fotos haben wir uns natürlich dann Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, dort fehlt ein Bein. Ein Bein, das fehlt, ist eine klassische Absturzverletzung bei einem deutschen Jagdflugzeug. Das hat damit zu tun, dass die Hauptkanone, die Motorkanone bei einem Messerschmitt 109 im Fußraum untergebracht ist. Und wenn eine Maschine abstürzt, verformt sich der Motorbereich vorne und reißt in vielen Fällen dem Piloten das Bein ab. Dennoch blieb die Identität des Skeletts vorerst ungeklärt. Und auch die Nachforschungen zu der Absturzursache Saint-Exupérys stockten. Lino von Garzen gab nicht auf. Er schaltete Anzeigen im Jägerblatt, einer Zeitschrift für Jagdflieger, sammelte alle Dokumente über die in Südfrankreich stationierten Flieger der Jagdgruppe Süd und der Jagdgruppe 200, suchte Namen aus vorhandenen Abschusslisten und telefonierte mit möglichen Zeitzeugen, die noch am Leben waren. Keiner konnte sich mehr an irgendwas erinnern. Haben alle gesagt, das ist so lange her, sagt mir nichts, da war so viel los und ich bin schon alt und Details kann ich leider nicht mehr sagen. Unterlagen habe ich auch keine, die sind verloren gegangen beim Rückzug aus Südfrankreich. Und damit war ich eigentlich ziemlich am Ende meiner Forschungen zu Alexis Prinz zu Bentheim, was die Zeitzeugen- und Dokumentrecherche betrifft. Und eigentlich bei dem letzten quasi geplanten Anruf habe ich mit einem ehemaligen Piloten telefoniert. Der eine hat ja auch gesagt, ja, ich kann mich eigentlich nicht an nichts mehr erinnern. Aber ich kenne noch jemanden, der wohnt nicht weit weg von mir. Der war auch bei der Jagdgruppe Süd und Jagdgruppe 200, der dort stationierten Einheit. Der ist noch sehr, sehr rüstig und sehr fit. Rufen Sie doch den mal an und der kann Ihnen vielleicht auch was zum Thema Saint-Exupéry sagen. Lino von Garzen hatte sich zwar über diesen Hinweis gefreut, war aber zwischenzeitlich nach den Hunderten von Anrufen desillusioniert und machte sich keine großen Hoffnungen. Dennoch wollte er auch diese letzte Chance nicht unversucht lassen und rief am nächsten Morgen bei einem gewissen Horst Rippert an. Das Gespräch hat eigentlich begonnen wie immer. Ich habe mich auch bei den ganzen anderen immer vorgestellt. Mein Name ist Lino von Garzen. Ich untersuche derzeit einen Motor im Mittelmeer von einem deutschen Jagdflugzeug. Dieser Motor wurde an gleichen Stelle gefunden wie der Absturz aus Saint-Exupéry und probiere jetzt weitere Informationen eigentlich zu diesem deutschen Piloten zu ermitteln. Genauso habe ich mich immer vorgestellt. Und die Antwort von Herrn Rippert war, ja, dann brauchen Sie ja nicht weiterforschen, den Saint-Exupéry, den habe ich abgeschossen. Also ich war, das kommt nicht oft vor, ich glaube erst mal eine Minute still, weiß, rot, verschiedene Farben angenommen und habe probiert erst mal diesen kurzen Satz irgendwo einzuordnen. Meine Frau hat mich auch ganz besorgt angeschaut, die war im Zimmer. Sie hat ja nicht mitgekriegt, was der gesagt hat, aber sie hat mich, glaube ich, noch nie so fassungslos gesehen. Nachdem ich mich dann gefangen hatte, habe ich die Frage nochmal gestellt und habe gesagt, ja, was Sie gerade gesagt haben, könnten Sie das nochmal bitte wiederholen? Ja, Saint-Exupéry habe ich abgeschossen. Lino von Garzen vereinbarte schon für den übernächsten Tag ein persönliches Treffen mit Horst Rippert, der in Wiesbaden zu Hause war. Rippert war ein sehr freundlicher, offenherziger Mensch. Was mich von vornherein, sage ich mal, fasziniert hatte an seiner Geschichte, dass er sie sehr detailliert erklären konnte und sehr viele detaillierte Erinnerungen dazu hatte. Er hat damals die Ereignisse so beschrieben. Er war in Südfrankreich auf einem Flugplatz stationiert, eben als Jagdflieger, und hätte dann die Alarmierung gekriegt, in der es hieß, dort sind feindliche Jagdflugzeuge im Einsatz, auch ein Aufklärer gemeldet, er soll doch einfach mal Patrouille fliegen und schauen, ob er da irgendwie rankommt. Er ist dann da alleine gestartet, in Richtung Toulon geflogen und dann an der Küste lang wieder Richtung Marseille zurück und hatte dann eine P-38 vor sich gehabt, die komische Flugbewegung gemacht hat. Sie ist wohl relativ tief geflogen, auf 2000 bis 3000 Meter, also unüblich tief, und hatte komische Schlingerbewegungen gemacht, also Kurven nach links und rechts und ist so seltsam hin und her gedümpelt. Hatte sich auch noch gedacht, gut, jetzt wenn er mich bemerkt, die Maschine ist ebenbürtig oder schneller, der wird wahrscheinlich versuchen zu entkommen. Aber die Maschine hat keine Anstalten gemacht, worauf er dran schließen konnte. Er hat mich bemerkt oder er versucht zu entkommen. Und dann ist er einfach mit Fahrtüberschuss von oben zu dieser Maschine hingeflogen und hat auf die Tragflächen geschossen. Dabei hat er die Maschine zum Absturz gebracht und sie wäre senkrecht ins Meer abgestürzt. Warum aber, fragte sich Lino von Garzen, konnte sich sein Gegenüber so genau an diesen 31. Juli 1944 erinnern? Immerhin lag dieser Tag über 6 Jahrzehnte zurück. Diese Frage ließ den von Natur aus skeptischen Forscher nicht in Ruhe. Und so stellte er sie zu guter Letzt Horst Rippert. Habe ich als Antwort bekommen, ach, im Übrigen, kennen Sie meinen Bruder Ivan Reprov? Habe ich gesagt, ja, sagt mir nicht viel, ich glaube, das ist ein Sänger oder sowas, aber das ist, glaube ich, vor meiner Zeit gewesen. Und dann hat er über seinen Bruder erzählt, der berühmter Sänger war und nur den Künstlernamen Ivan Reprov hatte und eigentlich auch Rippert heißt. Ich habe mir dann dabei nichts gedacht, bin heimgefahren und habe aber erst deutlich später erfahren, dass der 31.07. der Geburtstag seines Bruders ist. Horst Rippert lebte bereits lange Jahre mit der Vermutung, dass er es gewesen sein könnte, der Saint-Exupéry möglicherweise an jenem Tag abgeschossen hatte. Sein Verdacht, den er gegenüber niemandem geäußert hatte, erhärtete sich erst, als das Wrack der P-38 bei Marseille offiziell identifiziert wurde. Rippert stellte Lino von Garzen alle Informationen über seine Erinnerungen dieses Tages zur Verfügung. Allerdings fehlte eine offizielle Abschussbestätigung, die Ripperts Aussage beweisen konnte. Die hätte es damals nur beim Fund eines Wracks oder aufgrund von Zeugenangaben gegeben. Dennoch, die Daten der Untersuchung des Wracks und die Aussagen Rippertz bestätigten wichtige Informationen wie Ort, Zeitpunkt, Flugzeugtyp, Flugverhalten. Alle Indizien sprachen dafür, dass es so gewesen war. Das Rätsel war gelöst. Noch ein Rätsel wollte gelöst werden. Jenes von Prinz Alexis zu Bentheim und Steinfurt. Lino von Garzens Recherchen führten schließlich nach Kalifornien, wohin der an den Ausgrabungen auf der Insel Riou beteiligte Forscher emigriert war. Er hatte den Schädel und drei Rückenwirbel des gefundenen Skeletts nach Amerika mitgenommen. Der Forscher damals war Arzt, hatte diesen Schädel, dieses Skelett aufgehoben, unter anderem auch drei Rückenwirbel, und hatte diesen Schädel jahrelang auf seinem Tisch stehen gehabt. Das war damals bei Ärzten ja so. Wir haben heute immer noch ganz gerne ein Skelett. Er hatte damals eben diesen Schädel von der Insel Riou auf seinem Tisch. Der ist dann ausgewandert in die USA. Und die Tochter war natürlich dann von ihm sehr interessiert an den Forschungen, hat auch gesagt, natürlich, sie stellt das alles gerne zur Verfügung. Die können untersucht werden. Dann hat erst ein Anthropologe anhand der Kopfform Untersuchungen gemacht und hat gesagt, gut, Saint-Exupéry kann es nicht sein. Die Kopfformen anhand vor allem des Kiefers passen nicht überein. Aber die Kopfform passt perfekt zu den Bildern von Alexis Prinz zu Bentheim und Steinfurt. Es gibt auch Indizien an den Zähnen, dass die Zähne behandelt worden sind in der Jugend, was damals relativ ungewöhnlich ist. Alexis Prinz zu Bentheim hat aber einen Überbiss, der als Jugendlicher behandelt worden ist von einem Kiefernorthopäden. Das heißt, wir hatten da schon mal perfekte Übereinstimmung. Das Skelett gehört nicht zu Saint-Exupéry, aber könnte von äußerlichen Merkmalen perfekt zu Alexis Prinz zu Bentheim passen. Dazu das fehlende Bein und eine Schädelfraktur an der Stirn. Das heißt, nach den äußerlichen Merkmalen hat das alles sehr gut gepasst. Wir haben dann über den Anthropologen, der die Untersuchung geleitet hat, gesagt, gut, wir könnten ja mal eine DNA-Probe machen. Erst zu diesem Zeitpunkt fasste Lino von Garzen den Entschluss, den noch lebenden Bruder des vermissten deutschen Prinzen zu kontaktieren. Es war der Fürst zu Bentheim und Steinfurt. Das war mit eigentlich einer der schönsten Bestandteile der Forschung bei dem ganzen Projekt für mich, weil dieser Fürst zu Bentheim jahrelang oder jahrzehntelang zu dem Verbleib seines Bruders recherchiert hat und nie wirklich damit aufgegeben hat. Wie bei so vielen Angehörigen war immer die Hoffnung, er könnte ja überlebt haben. Er könnte ja an Amnesie leiden oder schwer verwundet gewesen sein, keine Erinnerungen mehr haben. Vielleicht lebt er ja noch irgendwo. Also er hatte wie so viele Angehörige verschiedenste Theorien und hat auf jeden Fall jahrzehntelang zum Verbleib seines Bruders geforscht. Und das hat mir sehr viel bedeutet, diesen Mann jetzt eine Gewissheit geben zu können. Das heißt, wir haben ihn über die Forschung informiert, auch wieder anhand der Indizien gesagt, wir haben nach Besten und Gewissen geforscht. Es handelt sich bei diesem Flugzeugwrack, das am gleichen Ort wie das Wrack Saint-Exupéry liegt, nach allergrößter Wahrscheinlichkeit um das Flugzeug seines Bruders. Und haben ihm dann noch erzählt, dass wir dazu noch ein Skelett haben, wobei es sich eventuell um die sterblichen Überreste seines Bruders handeln könnte. Wir könnten das weiterverfolgen, wenn er das befürwortet, und würden dort eine DNA-Probe machen. So fügte sich auch der letzte Puzzlestein in das Gesamtbild rund um das Rätsel des Absturzes des französischen Autors und Fliegers Saint-Exupéry. Die in Auftrag gegebene DNA-Analyse ergab schließlich, dass die auf der Insel Riou gefundenen Skelettteile tatsächlich die sterblichen Überreste des deutschen Prinzen Alexis zu Bentheim und Steinfurt waren. Es sind so viele glückliche Fügungen bei den Forschungen zusammengekommen, dass ich wirklich immer das Gefühl habe, die Geschichte will aufgeklärt werden. Sie tut selber alles dazu, dass Leute, die intensiv nachgehen, auch irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Zwischendurch, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Angst, dass die Geschichte zu schön ist, zu rund ist. Das heißt, der Fund des Armbands, der Fund des Wracks Saint-Exupérys, verbunden mit einem deutschen Prinz, der dort abgestürzt ist, dessen Skelett man dann noch findet. Also die Geschichte, wäre sie nicht so passiert, wäre zu schön, um sie sich ausdenken zu können. Keine Stimme war zu hören, keine Gestalt zu sehen, und doch fühlte ich, dass etwas bei mir war. Eine nahe und schon fast erkannte Freundschaft. Plötzlich wusste ich, was es war, und gab mich mit geschlossenen Augen dem Zauber meiner Erinnerungen hin. Antoine de Saint-Exupéry kommt am 29. Juni 1900 in einer aus dem Limousin stammenden Adelsfamilie zur Welt. Er ist noch keine 4 Jahre alt, als sein Vater nach einem Schlaganfall stirbt. Gabrielle de Tricot, die Tante seiner Mutter, nimmt die vaterlose Familie in ihrem Schloss Saint-Maurice de Rimont im Osten Frankreichs auf. Dort verbringt Antoine einen Teil seiner Jugend, wie wohl auch auf dem Schloss de la Mole seiner Großmutter. Mit diesen beiden Orten verbindet Antoine besonders intensive Erinnerungen. Mehr noch als die Gebäude ziehen ihn die Parks und Gärten der beiden Anwesen in ihren Bann. Den einen bevölkern Eukalyptusbäume und Pinien, den anderen dunkle Tannen, die seine Fantasie beflügeln und ihm Geschichten ins Ohr flüstern. Da war ein Park, irgendwo ein geliebter Park mit dunklen Tannen und lichten Linden. Und dabei stand ein altes Haus, das ich liebte. Es war auf einmal ganz gleichgültig, dass all das so weit von mir entfernt war und mich nicht wärmen und nicht schützen konnte. Es war ja nur ein Traum. Es genügte, dass es dieses Haus gab, um meine Nacht mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Ich war Kind im Vaterhaus. Mich umwehte die Erinnerung an seinen Geruch, an die Kühle in seinen Räumen, an die Stimmen, die es belebt hatten. Selbst das Froschgequake in den Teichen glaubte ich zu hören. Thank you. Ich sah die großen, schweren Schränke des Hauses wieder, die sich über Stapel schneeweißer Leinwand und eisgekühlter Vorräte schlossen. Die alte Haushälterin huschte wie eine Maus von einem zum anderen. Sie trippelte hin und trippelte her, und zwischendurch saß sie und verdarb sich die Augen an einer Lampe. Denn sie musste doch diese heiligen Altartücher ausbessern, diese unentbehrlichen Segeltücher im Dienst eines Größeren, als sie war, eines Gottes oder eines großen Schiffes. Die beiden Schlösser mit ihren weitläufigen Parks sind für den jungen Antoine von fundamentaler Bedeutung. Sie sind seine Verankerung in der Welt und bleiben lebenslange Bezugspunkte. Aber auch die darin lebenden Menschen werden in seinen späteren Werken immer wieder lebendig. Fräulein Sophie, von dir muss ich doch etwas reden. Bei der Heimkehr von meinen ersten Flügen, da traf ich dich jedes Mal mit der Nadel in der Hand, bis über die Knie in deinen Messgewändern. Jedes Jahr hattest du einige Falten mehr, waren deine Haare etwas weißer. Immer aber warst du dabei, für unseren Schlaf Laken ohne Falten und für unsere so feierlichen Mahlzeiten Tischtücher ohne Naht vorzubereiten. Ich besuchte dich in deiner Wäschekammer, setzte mich zu dir und erzählte dir meine Abenteuer und Todesgefahren. Ich wollte dich erschüttern, deine Augen für die große Welt öffnen und dich deiner kleinen Welt abspenstig machen. Du sagtest, ich hätte mich gar nicht verändert. Die Hemden hätte ich mir schon als Junge zerrissen, wie schrecklich. Und die Knie hätte ich mir auch schon immer aufgeschlagen. Ich wäre auch damals schon oft heimgekommen, um mich verbinden zu lassen, genau wie heute. Ach du Wildfang, sagtest du. Sein Umfeld war von Glück geprägt. Bis zu seinem 17. Lebensjahr war er trotz einiger äußerer schmerzlicher Erfahrungen, eben Tod des Vaters, als er 4 Jahre alt war, waren die ersten 17 Jahre wirklich glückliche Jahre. Der Schweizer Kulturkorrespondent und Chronist Josef Hahnemann hat sich intensiv mit Leben und Werk Exupérys beschäftigt und im Aurel Füssli Verlag eine Biografie über ihn verfasst. Mit dem Untertitel Der melancholische Weltenbummler. Von beiden Seiten, sowohl von väterlicher wie von mütterlicher Seite, aus dem französischen Provinzadel hervorgehend. Vom Vater her ein uraltes Adelsgeschlecht, das, wie es scheint, bei den Kreuzzügen schon mit dabei war. Also die Saint-Exupérys. Von der mütterlicher Seite etwas jüngeren Datums, 18. Jahrhundert, also der Amtsadel, auch geografisch. Also die Saint-Exupérys kommen aus der Provence. Sehr artistisch, auch von der Ausrichtung her. Saint-Exupérys Großvater hat selbst komponiert. Also Provinzadel, verarmt, nicht mehr viel Geld. Jede Menge alter Schlösser, die rumstanden, verlottert, verwahrlost. Man konnte sie nicht mehr restaurieren, aber war auch schön. Und also aufgewachsen ist er nach dem Tod seines Vaters zusammen mit seiner Mutter, zu der er eben eine sehr enge Bindung hatte. Aufgewachsen ist er praktisch unter der Obhut seiner Urgroßtante, einer Dame, die ein Schloss hatte in der Gegend zwischen Genf und Lyon. Ein großes, ein enormes Anwesen, das er im Werk, vor allem durch den Garten, durch den großen Garten mit den alten Tannen, in mehreren Werken vorkommt. Also das war eine paradiesische Kindheit im Garten, Entdeckung der Natur, für ihn sehr wichtig, im Dachgeschoss, ganz in Geheimnisse des Innern des Hauses. Also in diesem Ambiente ist er aufgewachsen, war zeitweise dann im Internat, aber das Glück begann eigentlich immer wieder, wenn diese Sommerzeit im Saint-Maurice-de-Rémence wieder losging in diesem Schloss. Das Anwesen von Tante Tricot, unweit von Lyon gelegen und von Bergen umgeben, ist für den jungen Antoine ein Vorrat an Beglückung. Der weitläufige Park mit seinen duftenden Fliederbüschen und hohen Lindenbäumen, eine geheimniserweckende Naturkulisse, deren Bilder er in seinen späteren Werken immer wieder beschwört. Ich weiß nicht, was in mir vorgeht. Diese Schwere kettet mich an die Erde, während von so vielen Sternen eine magnetische Kraft ausgeht. Eine andere Schwere führt mich auf mich selber zurück. Ich spüre mein Gewicht, das mich zu so vielen Dingen zieht. Meine Träume sind wirklicher als diese Dünen, als dieser Mond, als alles, was um mich ist. Das Wunder eines Hauses besteht nicht darin, dass es uns schützt oder wärmt und auch nicht im Besitz seiner Mauern. Das Wunder ist, dass es langsam einen Vorrat an Beglückung in uns aufgespeichert hat. Dass es tief im Herzen jenes dunkle Gebirge bildet, aus dem wie Wasserquellen die Träume entspringen. In den Sommerferien des Jahres 1914 fährt Antoine fast jeden Tag mit dem Rad zu einem nur wenige Kilometer vom Schloss gelegenen Flugfeld, verbringt Stunden vor den Flugzeugen und löchert die Mechaniker mit detaillierten Fragen nach der Funktionsweise von Motoren und Instrumenten. Mit einer plumpen Lüge überredet er schließlich einen der Piloten, ihn auf einem Flug mitzunehmen. Antoines Lufttaufe bleibt ihm ein unvergessliches Erlebnis. Ein Erlebnis, das er in einem Gedicht festgehalten hat. Les ailes frémissaient sous le souffle du soir. Le moteur, dans son champ, berçait l'âme endormie. Le soleil nous frôlait de sa couleur pâlie. Die Flügel glitten auf dem Hauch des Abends. Der Motorenklang wiegte die schläfrige Seele. Und die Sonne berührte uns mit blassem Glanz. Neben der aufkeimenden Technikbegeisterung setzt sich die große Anhänglichkeit Antoines an seine Mutter fort. Diese Beziehung ist zeitlebens geprägt von fast leidenschaftlicher Zuneigung und einem tiefen Vertrauen, die sich auch in den zahlreich erhaltenen Briefen immer wieder äußern. «Ma chère maman», lautet darin bis zuletzt die zärtliche Anrede. Le Mans, 11. Juni 1910. «Ma chère maman». Meine liebe Maman, ich habe mir einen Füllfederhalter gemacht. Ich schreibe dir damit. Er schreibt sehr gut. Morgen ist mein Namenstag. Onkel Emmanuel hat gesagt, er will mir eine Uhr zum Namenstag schenken. Also könntest du ihm vielleicht schreiben, dass ich morgen Namenstag habe. Am Donnerstag ist eine Wallfahrt zu Notre-Dame-du-Chêne. Ich nehme mit der Schule teil. Es ist sehr schlechtes Wetter. Es regnet die ganze Zeit. Mit allen Geschenken, die ich bekam, habe ich mir einen sehr hübschen Altar gebaut. Adieu, geliebte Maman. Ich möchte dich so gern wiedersehen, Antoine. Und dick unterstrichen? Morgen habe ich Namenstag. Im Jahr 1917 absolviert Antoine erfolgreich sein Abitur. Im Sommer desselben Jahres stirbt sein jüngerer Bruder François nach einer nicht ausgehaltenen Verkühlung. Es ist für Antoine die erste direkte Konfrontation mit dem Tod. Mit dem Abitur in der Tasche meldet er sich bei der Marineschule, fällt aber bei der Aufnahmeprüfung durch. Auch sein nachfolgendes Studium als Gasthörer an der Pariser École de Beaux-Arts für das Fach Architektur ist nicht gerade von Erfolg gekrönt. Lieber als in den Lehrveranstaltungen verbringt der humorvolle und lebenslustige Antoine seine Zeit in den Cafés unweit der Kunstakademie. Und um seinen umtriebigen Lebenswandel auch bezahlen zu können, schreibt er höfliche Briefe an seine Mutter mit der Bitte um Geldsendungen. Im Frühjahr 1921 wird Saint-Exupéry zum Militärdienst eingezogen und kommt zum 2. Jagdfliegerregiment in Neuhof bei Straßburg. Wieder schreibt er Bittbriefe an seine Mutter, denn der Flugunterricht kostet nicht gerade wenig. Strasbourg, Mai 1921. Ma chère Maman, meine liebe Maman. Stell dir vor, ich bin jetzt Lehrer, bevor ich als Flugschüler angenommen werde. Ab dem 26. Mai soll ich über Verbrennungsmotor und Aerodynamik theoretischen Unterricht abhalten. Ich werde ein Klassenzimmer haben, eine schwarze Tafel und einen Haufen Schüler. Danach werde ich bestimmt Flugschüler. Ich muss eine ganze Reihe ziemlich teurer Bücher für meinen Unterricht kaufen. Könntest du mir Geld schicken, sobald du diesen Brief erhalten hast? Und könntest du mir 500 Francs monatlich schicken? So viel gebe ich etwa aus. Das war's. Ich verlasse dich. Ich umarme dich, so wie ich dich lieb habe. Dein getreuer Sohn, Antoine. Endlich erhält Antoine seine ersten Flugstunden. Sein Fluglehrer heißt Robert Abbey, ein gewissenhafter Mann, der seine eigene Ausbildung im Elsass genossen hatte, das damals noch zu Deutschland gehörte. Vom neuen Schüler mit seinem stets etwas vernachlässigten Aussehen und einer angeborenen Unordentlichkeit ist der Lehrer zuerst nicht besonders angetan, schreibt Joseph Hahnemann in seiner Biografie über Saint-Exupéry. Abbey nennt ihn Monsieur le Comte wegen seines Hangs zur Sonderbehandlung, ein Wesenszug, den Saint-Exupéry im späteren Leben vollkommen ablegen sollte. Der Flugschüler lässt sich von der Zurückhaltung seines Lehrers jedoch nicht beirren. Er nimmt diesen vielmehr als einen im Grunde wohlwollenden Menschen wahr, profitiert von seinen Kenntnissen und findet Gefallen am Unterricht. Heute früh stürmte es sehr, schreibt er im Juni 1921 an seine Mutter. Aber ich liebe das ungemein. Wind und im Flugzeug den Kampf, das Duell mit dem Sturm. Doch ich bin kein ebenbürtiger Partner. Ich fliege an milden und sanften Morgenstunden, wir landen im Tau und mein Mentor, der ein idyllisches Herz hat, pflückt Gänseblümchen für sie. Sie, das war Madame Abbey. Und auf der Radnarbe seiner Maschine sitzend habe sich sein Lehrer dann inmitten der Blumen der Weltbetrachtung hingegeben. In diesem Mann, der später in seinen Erinnerungen seinerseits seinen ehemaligen Schüler würdigen sollte, sind schon die beiden gegensätzlichen Dinge zu finden, die Saint-Exupéry als Schriftsteller später im Zeichen des Fliegens stets miteinander zu verbinden trachtete. Die Auseinandersetzung mit den entfesselten Elementen der Natur hoch oben in der Luft und der Traum von der Geborgenheit unten bei den Frauen, wo die Gänseblümchen blühen. Mit dem Erwerb seines Pilotenscheins Ende 1921 beginnt seine Leidenschaft für das Fliegen vollends zu erblühen. Selbst ein schwerer Unfall 2 Jahre später, bei dem sich Antoine einen Schädelbruch zuzieht, kann seine entflammte Leidenschaft nicht bremsen. Er verlobt sich mit der eleganten, belesenen und temperamentvollen Louise de Villemorin, deren Vater ihm eine gut bezahlte Bürostelle in einer Ziegelfabrik vermittelt. Antoine ist beinahe glücklich und hofft auf eine baldige Hochzeit. Doch daraus wird nichts. Seine Verlobte wird seiner bald überdrüssig und stürzt sich angesichts der vielen Verehrer in ein nächstes Abenteuer. Louise de Villemorin wird schließlich einen amerikanischen Immobilienhändler heiraten und gemeinsam mit ihm nach Las Vegas ziehen. Ich bin jetzt wie ein ganz kleiner Junge. Ich flüchte mich zu dir, schreibt Antoine im Oktober 1923 an seine Mutter. Ein Jahr später versucht er sich als Vertreter des Lastwagenherstellers Saurer, ein nahezu erfolgloses Unterfangen. Antoine hat überhaupt kein Talent als Verkäufer. Im Frühjahr 1926 gibt er den Job entnervt auf und erhält über Vermittlung eine Anstellung bei der Compagnie Aérienne Française. Jetzt darf er zahlende Passagiere auf Rundflüge über Paris mitnehmen. Das bessert seine Stimmung erheblich. Außerdem lernt er den Italiener Beppo de Massimi kennen, den Verwalter der Compagnie Latéco Air, eine der ersten Luftfahrtgesellschaften der Welt. Diese hatte es sich zur Aufgabe gemacht, einen regelmäßigen Luftpostdienst zwischen dem Mutterland Frankreich und seinen weit verzweigten Kolonien einzurichten. Der 26-jährige, noch weitgehend unerfahrene Pilot wird in den Dienst der Compagnie Latéco Air gestellt, aus der später die Aéropostale hervorgehen wird, und transportiert den amtlichen wie den privaten Briefverkehr auf der Strecke Toulouse-Casablanca und später Casablanca-Dakar. Es war eine Zeit, wo In der Tat, das Flugwesen weltweit, kann man sagen, also unter den damals wichtigen Mächten, ein Konkurrenzunternehmen wurde. Wer geht in Vorsprung? Es gab damals, bestanden noch die großen Kolonialreiche, und die ganze Korrespondenz, also auch amtliche Korrespondenz per Schiff, dauert sehr lange. Und wenn da ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Flugbetrieb Briefe anstatt in einer Woche oder 10 Tagen plötzlich in 3 Tagen befördern kann, dann ist das eine interessante Sache. Und da haben eben Frankreich, Deutschland, England standen da sehr wohl miteinander in Konkurrenz. Wer geht in Vorsprung? Wer beherrscht den Weltflugzeugmarkt? Und gerade was Südamerika angeht, war natürlich Spanien gut positioniert durch seine Stellung als ehemalige Kolonialmacht, hat dann eher Zeppelin die Karten zugespielt, und die französische, die Aeropostale, hat dann versucht, da mitzuhalten und schickte dann ja dann unter anderem eben Saint-Exupéry als Erforscher der Südlinie von Buenos Aires aus nach Patagonien runter. Das war eine Linie, eine Flugroute, die es noch nicht gab. Also die sollte er ausbauen. Und Saint-Exupéry gehört nicht zur ersten wirklich Pioniergeneration von Piloten. Die waren ein paar Jahre, nicht viele Jahre, aber ein paar Jahre älter als er. Zu denen gehörte er nicht, schon nicht mehr. Er ist später dazu gekommen. Eben seine ersten Flüge waren 1926 als professioneller Pilot. Endlich kam der Tag, an dem auch ich in das Zimmer des Direktors gerufen wurde. Er sagte nur: »Sie fliegen morgen.« Als ich das Direktorzimmer verließ, packte mich ein knabenhafter Stolz. Beim nächsten Morgengrauen durfte also auch ich verantwortlich für das Leben von Fluggästen und für das Heil der Post nach Afrika sein. Aber ich empfand auch eine tiefe Demut. Ich fühlte mich ungenügend vorbereitet. Spanien ist arm an Zufluchtsplätzen. So musste ich fürchten, keine Stelle für eine Notlandung zu finden, wenn es eine Störung gab. Vergeblich hatte ich über auskunftskargen Karten gebrütet. Also ging ich, während mein Herz zwischen Stolz und Demut schwankte, um meine Sporenwache, wie man diesen letzten Abend vor dem Ritterschlag wohl nennen darf, bei meinem Kameraden Guillaume zu verbringen. Er war vor mir auf dieser Strecke geflogen, er besaß gewissermaßen den Schlüssel zu Spanien. Von ihm musste ich mich einweihen lassen. Er strahlte, als ich eintrat. »Ich weiß schon, du bist selig, was?« Rasch ging er zum Wandspind und holte Portwein und Gläser. Dann kam er wieder und sagte, noch immer strahlend: »Das müssen wir begießen. Du wirst schon sehen, alles klappt tadellos.« An jenem Abend saß er in Hemdsärmeln mit verschränkten Armen unter der Lampe und lächelte so wohltuend und sagte so schlicht: »Sturm, Nebel, Schnee, die werden dir schon manchmal zu schaffen machen. Dann denke nur an die, die das vor dir erlebt haben, und sage dir ganz einfach, was anderen gelungen ist, wirst du auch bewältigen.« Ich aber packte doch meine Karten aus und bat ihn, mit mir die Reise ein bisschen durchzugehen. So saß ich denn vorgebeugt unter der Lampe, an die Schulter des Alten gelehnt, und es war wieder wie in seligen Schulzeiten. Aber was bekam ich da für eine sonderbare Erdkundestunde? Guillaume paukte mir Spanien nicht ein, er machte mir das Land vertraut. Da gab es keine Flussgebiete, Viehstatistik und Volkskunde. Er erzählte nicht von Guadix, sondern von den 3 Orangenbäumen an einem Feldrand vor Guadix. »Nimm dich vor denen in Acht, zeichne sie auf deine Karte ein.« Und alsbald wuchsen die 3 Orangenbäume gewaltiger auf als die Sierra Nevada. Er erzählte auch nichts von Lorca, sondern nur von einem schlichten Bauernhof in der Nähe, von einem lebenserfüllten Hof, vom Bauern und von der Bäuerin. Dort saßen sie auf ihrem Berghang und waren unter ihren Lichtern bereit, wie Leuchtturmwärter Menschen Hilfe zu bringen. Das gab den bescheidenen Leuten auf 1.500 Kilometer Entfernung eine ungeahnte Wichtigkeit. Also als er anfing, das muss man sich einfach konkret vorstellen, wie das für einen Flugpiloten in den 20er Jahren noch aussah. Also die Route von Toulouse über Spanien, der Küste nach runter, Gibraltar, Casablanca und dann immer weiter der Küste nach runter bis Dakar flog. Man saß da, wenn es geregnet hat, hatte man den Regen im Gesicht. Es war kalt, es hat wahnsinnig gerüttelt und man flog nach Sicht. Man hatte die Karten, auch das taucht im Werk wiederholt auf, wie die Piloten am Vorabend, bevor sie losfliegen, wenn es eine neue Route war, die Karten auswendig gelernt hatten und sich praktisch von älteren Kollegen sagen ließen, in welchem Flussbett ausgetrockneten Flussbett man notfalls landen kann, wenn es, was sehr oft vorkam, dass man das musste. Also das alles hatte eine sehr handwerkliche Sache und das hat ihn ja gerade fasziniert an dieser Fliegerei. Also da war auch noch ein direkter Kontakt, eine direkte Beziehung zwischen dem Fliegen und dem Territorium, das man unter sich sah. Das Flugzeug ist wohl eine Maschine, indes welch ein unendlich fein empfindendes Gerät. Ihm danken wir die Entdeckung des wahren Gesichts unserer Erde. Jahrhundertelang hatten uns die Straßen getäuscht. Sie vermeiden die Wüsteneien, Steinmeere und Sandflächen. Sie fügen sich den Bedürfnissen der Menschen und führen von Brunnen zu Brunnen. Sie leiten den Bauern von der Scheune zum Erntefeld. Sie empfangen an der Stalltür das schläfrige Vieh und entlassen es, noch bevor der Tag voll entfaltet ist, zu den nährenden Luzernen. Sie verbinden die Dörfer miteinander, denn man heiratet ja von einem ins andere. Und wenn schon einmal eine Straße es wagt, eine Wüste zu durchqueren, so dreht und wendet sie sich, um auch jede Oase genießerisch mitzunehmen. Der Betrug dieser Windungen, diese frommen Lügen haben uns lange Zeit das Bild unseres Gefängnisses verschönert. Wir kamen ja auf unseren Reisen an so vielen wohlbewässerten Landstrichen, an reichen Obstgärten und fetten Wiesen vorbei. So schien uns unser Stern voll lebensspendender Frische und Lieblichkeit. Aber unser Blick ist schärfer geworden. Und wir haben einen grausamen Fortschritt erfahren. Das Flugzeug hat uns die wahre Luftlinie bekannt gemacht. Kaum ist es aufgestiegen, so verlassen wir schon die Wege, die zu Tränken und Ställen führen oder sich von Stadt zu Stadt schlängeln. Wir sind frei von der vertrauten Knechtschaft, unabhängig von Brunnen und Quellen und steuern unsere fernen Ziele geradewegs an. Erst auf diesen direkten Flügen entdecken wir den Unterbau der Welt, die Schicht aus Fels, Stein und Salz, auf der an wenigen Stellen das Leben wie Moos an altem Gemäuer schüchtern zu grünen wagt. Da werden wir zu Forschern, die nach physikalischen und biologischen Gesichtspunkten die Kultur untersuchen, die da unten den Talgrund verschönt und ab und zu, wenn das Klima besonders günstig ist, sich wie ein Park ausbreitet. Wir beurteilen den Menschen mit Weltraumperspektive. Das Fenster am Führersitz ist die Linse eines Mikroskops und mit neuen Augen lesen wir darin die Weltgeschichte. Hier begann im Grunde dieses Doppelspiel, das für ihn ja bis zum Ende, das eine ging nicht ohne das andere. Also das Schreiben ging für ihn nicht ohne das Fliegen und umgekehrt ging das Fliegen nicht ohne das Schreiben. Und zwar aus meiner Ansicht nach aus ganz bestimmten Gründen. Saint-Exupéry hat ja eben vom Grafen, seinem Charakter her, etwas sehr Undiszipliniertes, Überbordendes. Er war sich selbst immer drei Schritte voraus, im Denken, im Fühlen, im Schreiben. Und das hat sich eben natürlich auch in seinen Texten dann ausgewirkt. Er wusste oft nicht mehr, wie es weiterging beim Schreiben, ist stecken geblieben, hat den Überblick verloren, verlor sich in Details, wusste nicht mehr recht, wo das Ganze hinaus wollte. Und dafür, für dieses Überbordende, Undisziplinierte, war für ihn das Fliegen praktisch eine Schule der Disziplin. Da muss man genau wissen, welche Handgriffe man macht. Ein falsches Manöver kann im Unterschied zum Schreiben tödlich ausgehen. Andererseits brachte ihm das Schreiben fürs Fliegen den notwendigen Weitblick, die Fantasie, den poetischen Blick, sagen wir mal. Also das begann mit diesem Text L'Aviateur, wo er auf der einen Seite eben von den Literaten Bestätigung fand, auf der anderen Seite dann eben den einen oder anderen Pilotenkollegen auch interessiert. Und diese Doppelbestätigung hat sein Selbstvertrauen dann doch immer wieder weitergetragen. Die Verbindung zwischen Schreiben und Fliegen war für die damalige Literatur ein relativ neues Terrain. Antoine de Saint-Exupéry hatte dank seiner Verwandten Yvonne de Lestrange Zugang zu den literarischen Zirkeln der Pariser Literaten gefunden und machte die Bekanntschaft von Jean Prévost. Er war verantwortlicher Redakteur der 1925 gegründeten Literaturzeitschrift Le Navire d'Argent. In der Aprilnummer 1926 erscheint der erste Text Exupérys unter dem Titel L'Aviateur. Der im Himmel versunkene Pilot sieht über sich die Erde, die sich ausbreitet wie ein Gestade, um dann mit ihrer ganzen Last ihm entgegenzufallen, schwindelerregend. Er nimmt das Gas weg, sie erstarrt senkrecht wie eine Wand, das Flugzeug sinkt ab. Das Trudeln drückt ihn auf den Sitz nieder, Kerzen heben ihn hoch wie eine Blase, die gleich platzen wird. Ein Strömen entfernt den Horizont und bringt ihn zurück. Der geschmeidige Motor brummt, beruhigt sich, kommt wieder auf Touren. Ein kurzes Krachen, der linke Flügel. Der überraschte Pilot kommt sich vor, als hätte man ihm ein Bein gestellt. Die Luft unter seinen Flügeln ist entschwunden. Das Flugzeug stürzt, trudelt ab. Der Horizont zieht plötzlich über seinen Kopf hinweg wie ein Tuch. Die Erde umhüllt ihn und welch ein Trick, dreht sich, um ihre Wälder, ihre Kirchtürme, ihre Ebenen mit sich fortzureißen. Der Pilot sieht noch eine wie von einer Schleuder geworfene weiße Villa vorüberziehen. Dem gemordeten Piloten stürzt, wie das Meer dem Taucher, die Erde entgegen. 1927 wird Saint-Exupéry nach Marokko geschickt, wo er auf Cap Juby als Stationsleiter die Beziehungen zu den Beduinen der Sahara, wie wohl auch zu den dort stationierten Spaniern, verbessern soll. Mit den maurischen Wüstenvölkern hatte Exupéry schon früh Bekanntschaft gemacht, wenn er bei Notlandungen von ihnen bedroht wurde, denn diese standen im offenen Widerstand gegen die französische bzw. spanische Unterdrückung. Cap Juby war für den Flugverkehr nach Dakar unverzichtbar. An dieser Zwischenstation hat man aufgetankt, kleine Reparaturen vorgenommen oder den Piloten gewechselt. Und Saint-Exupéry scheint die richtige Wahl für diesen Posten zu sein. Er blüht in diesem verlorenen Winkel inmitten der Sahara auf. Die vielen Testflüge, die er mit den dort stationierten Maschinen machen muss, damit sie im ständigen Wüstenwind auch startklar bleiben, nutzt er dazu, die Gegend zu erkunden. Außerdem pflegt er einen ungezwungenen Umgang mit der einheimischen Bevölkerung und beginnt sogar, ihre Sprache zu erlernen. So entwickelt sich aus einer naiven Faszination für diese Fremdheit eine wachsende Vertrautheit. Liebste Maman, was für ein Mönchsleben führe ich doch! Im verlorensten Winkel von ganz Afrika, mitten in der spanischen Sahara. Ein Fort am Strand, unsere Baracke daneben, und dann nichts mehr, über Hunderte und Hunderte von Kilometern. Sobald die Flut kommt, umspült uns das Meer ganz und gar. Und wenn ich mich nachts an mein Guckloch stelle und wie im Gefängnis durch Gitterstäbe schaue, wir befinden uns ja im Aufstandsgebiet, habe ich das Meer direkt unter mir, wie in einem Boot. Und dann pocht es die ganze Nacht gegen meine Wand. Die andere Fassade blickt auf die Wüste. Spartanischer geht es kaum mehr. Ein Bett, das aus einem Brett und einem dünnen Strohsack besteht, ein Waschbecken, ein Wasserkrug, ach ja, auch noch die Nippsachen, die Schreibmaschine und die Flugplatzakten, eine Mönchszelle. Alle 8 Tage kommt eine Maschine hier vorbei. Dann herrscht 3 Tage Stille. Und wenn meine Flugzeuge starten, benehme ich mich wie eine Glucke mit ihren Küken. Und bin in Sorge, bis ich über Funk die Meldung erhalte, dass sie die nächste Etappe erreicht haben, in 1000 Kilometer Entfernung. Und bin startbereit, mich auf die Suche nach den Vermissten zu machen. Einen Haufen gerissener und niedlicher junger Araber beschenke ich täglich mit Schokolade. Ich bin beliebt bei den Kindern der Wüste. Es gibt auch weibliche 3-Käse-Hochs, die schon wie Hindu-Prinzessinnen aussehen und sich mütterlich geben. Wir sind schon dicke Freunde. Jeden Tag kommt der Marabout, um mir Arabischunterricht zu geben. Er lehrt mich schreiben. Und ich kann mich auch schon ein bisschen verständlich machen. Ich lade Maurenhäuptlinge zu mundänen Teestündchen ein und sie bitten mich ihrerseits zum Tee in ihr Zelt, 2 Kilometer tief im Aufstandsgebiet, wo noch niemals ein Spanier gewesen ist. Und ich werde mich noch weiter vorwagen und nichts dabei riskieren, da ich allmählich bekannt bin. Am 20. jedes Monats, wenn uns das Segelschiff von den Kanarischen Inseln mit Lebensmitteln versorgt, wenn ich dann morgens mein Fenster aufstoße, hat sich der Horizont ein strahlend weißes, schmuckes Segel zugelegt, und es ist so rein wie frisch gewaschenes Linnen und kleidet die ganze Wüste und lässt mich an die Wäschekammer der alten Häuser denken, ihr intimstes Gemach. Und ich denke an die betagten Wäschebeschließerinnen, die ihr Leben lang weiße Tischtücher plätten und in Wandschränken stapeln, und wie das duftet. Und mein Segel wiegt sich ganz sachte, wie eine gut gestärkte bretonische Haube, aber dieses herzerwärmende Sinnen ist nicht von Dauer. Ich habe ein Chamäleon gezähmt. Zähmen ist meine Mission. Das gefällt mir, ist ein hübsches Wort. Und mein Chamäleon gleicht einem vorsintflutlichen Tier. Es sieht aus wie ein Diplodocus. Seine Bewegungen sind unglaublich langsam, seine Vorkehrungen nahezu menschlich, und es versinkt in endlose Nachdenklichkeit. Es bleibt Stunden unbeweglich. Es scheint aus Urväterzeiten zu stammen. Abends träumen wir alle beide vor uns hin. Liebste Mama, ich umarme dich, so wie ich dich lieb habe. Schreib mir eine Zeile. Antoine. Saint-Exupéry nützte seine Zeit auf Cap Juby nicht nur zum Zähmen eines Chamäleons, sondern vor allem dazu, sein erstes Buch zu schreiben. Den Titel soll er dank eines Etiketts auf einem Postsack gefunden haben, schreibt Josef Hahnemann in Exupérys Biografie. Südkurier heißt der Roman, der das Fliegen und die Liebe zu einer Frau vor dem Hintergrund der eigenen Biografie verknüpft. Protagonist Jacques Berny ist, wie Exupéry es war, Flugpilot auf der Linie Toulouse-Dakar. Jacques Berny, heute wirst du in aller Ruhe über Spanien fliegen, wie ein Hausbesitzer. Was sich deinen Blicken darbieten wird, eins ums andere, das kennst du schon. Und mit Seelenruhe wirst du dich zwischen den Gewittern durchsteuern. Barcelona, Valencia, Gibraltar, an dich herangebracht und wieder fortgetragen. So ist's recht. Du rollst die Karte auf, die vor dir liegt, und was überwunden ist, mag sich rückwärts wieder aufhäufen. Aber ich entsinne mich deiner ersten Schritte und meiner letzten Ratschläge, damals bei deinem ersten Postflug. Im Morgengrauen wirst du mit deinen Armen die Gedanken eines Volks. Mit deinen schwachen Armen. Du wirst sie vortragen inmitten von 1000 Gefahren, wie man einen Schatz unter dem Mantel davon trägt. Ein kostbarer Kurier hatte man dir eingeschärft. Ein Kurier wertvoller als das Leben. Und so heikel. Ein Schatz, den ein falscher Griff in Flammen aufgehen lassen oder in alle Winde verstreuen kann. Bis Valencia wirst du immer Notlandeplätze finden. Ich zeichne sie mit Rotstift an. Im schlimmsten Fall musst du auf ausgetrocknete Flüsse niedergehen. Berny sah sich wieder im Leerraum, beim Schein des grünen Lampenschirms vor den ausgebreiteten Landkarten. Aber heute konnte ihm der Lehrer von jedem Stück Erdboden ein lebendiges Geheimnis enthüllen. Die fremden Länder waren keine toten Ziffern mehr, sie bedeuteten ihm nun Felder, auf denen Blumen blühten, und hier ist ein schöner Badestrand mit feinem Sand, und wenn es dunkelt, hat man sich vor den Fischern zu hüten. 1929. Es ist das Jahr, in dem in Deutschland der Kinderroman »Emil und die Detektive« von Erich Kästner erscheint. Aber auch jenes, das durch den New Yorker Börsenkrach und die damit eingeleitete Weltwirtschaftskrise in die Geschichte eingehen wird. 1929. Die Aufnahme einer Flugverbindung über den Ozean zwischen Europa und Südamerika steht unmittelbar bevor. Während die Deutschen auf den Zeppelin setzen, versuchen es die Franzosen mit einem Wasserflugzeug großer Reichweite. Saint-Exupéry wird ausgewählt, sich mit der entsprechenden Navigationstechnik an der École Navale in Brest vertraut zu machen. Im Spätsommer 1929 bekommt er schließlich von der Aéropostale die Nachricht, dass sein künftiges Einsatzgebiet Südamerika sei. Gegen Ende September schifft er sich in Bordeaux ein. Die Überfahrt dauert fast 3 Wochen, mit Stops an altbekannten Orten wie Dakar, wo es der Transatlantik-Passagier nicht verabsäumt, einen Brief an seine Mutter aufzugeben. Liebste Mama, wir sind eben in den Hafen von Dakar eingelaufen und man übergibt mir deinen Brief. Das rührt mich und ich frage mich, wie du auf diese gute Idee gekommen bist. Du bist eine erfinderische Mutter. Noch fühle ich mich weder traurig noch fern, nicht einmal abwesend. Man kann nicht sagen, man wäre auf Reisen. Keine Bewegung, kein Laut. Und dazu die Scharaden im Salon vor den Müttern, die im Kreis herumsitzen. Das ist alles nicht sehr exotisch und auch keine Kolonialatmosphäre. Abgesehen vom heißen und schwülen Wind Dakars. Aber man könnte auch glauben, man wäre an so einem drückenden Tag in Saint-Maurice. Fliegende Fische und Haie geben Vorstellungen während der Fahrt. Die kleinen Mädchen stoßen kleine Schreie aus. Dann führt man eine Scharade über einen Fisch auf oder porträtiert einen Hai. Ich werde jetzt an Land gehen und diesen Brief zur Post bringen. Ich umarme euch alle sehr zärtlich. Ich habe euch alle ein wenig bei mir. Jetzt wirst du in nicht allzu langer Zeit einen Brief aus Südamerika bekommen. Liebste Maman, diese Erde ist winzig. Man ist nie sehr weit fort. Ich umarme euch alle, so wie ich euch lieb habe. Antoine. Am 12. Oktober 1929 kommt Antoine de Saint-Exupéry in Buenos Aires an. In der dritten und letzten Stunde dieser langen Nacht über Antoine de Saint-Exupéry begleiten Sie den Flieger und Schriftsteller auf seinen abenteuerlichen Flügen und lernen sowohl seine Ehefrau kennen, die schmetterlingshafte Künstlerin Consuelo, wie auch seine Gönnerin und Geliebte, die mysteriöse Geschäftsfrau Nelly de Vaugier. Außerdem hören Sie den Schauspieler Ulrich Mühe in der Rolle des Erzählers des kleinen Prinzen, eine Produktion, die 2002 den Hörbuchpreis des Buchhandels für den Publikumsliebling erhielt. Buenos Aires 1929. Antoine de Saint-Exupéry ist Betriebsleiter der Aeroposta Argentina, einer Filiale der Compagnie Aéropostale und mit der Aufgabe betraut worden, ein Luftpostnetz innerhalb Argentiniens aufzubauen. Zusätzlich muss er eine neue Verbindung von Buenos Aires in den Süden Argentiniens einrichten. Da bleibt wenig Zeit zum Schreiben, obwohl er bereits seinen nächsten Roman begonnen hat. Vol de nuit, Nachtflug. Ins abendliche Gold dort unter ihm zogen die Bergrücken schon ihre Schattenfurchen. Das Tafelland begann zu leuchten, doch dieses Licht schien sich nie zu verzehren. Auf diesen schier endlos weiten Flächen ging der Goldvorrat nie endgültig zur Neige, genauso wenig wie nach dem Winter der Schnee. Und an diesem Zeichen, an dieser Stille, an diesem von friedfertigen Wölkchen kaum wahrnehmbar gefälteten Himmel erkannte Fabienne, der Pilot, der aus tiefstem Süden, aus Patagonien, die Post nach Buenos Aires zu befördern hatte, dass der Abend allmählich nahte. Das waren die ruhigen Gewässer eines Hafens, dessen riesige Rede ihm unbeschwert Einlass verhieß. Buenos Aires 1929. Noch immer liegen Deutsche, Amerikaner und Franzosen im Wettstreit um erfolgreiche und kommerziell interessante Atlantikflüge. Jean Mermoz, ein Kollege und guter Freund von Exupéry, kann schließlich die Schlacht für sich und die französische Aéropostale entscheiden. Er startet am 12. Mai 1930 mit 150 Kilo Postfracht und zwei Technikern an Bord von Saint-Louis de Sénégal in Richtung Brasilien. Trotz widriger Umstände, Mermoz kommt mit seiner Maschine unterwegs in einen tropischen Regenschauer, treffen er, seine zwei Kollegen und die Postsäcke planmäßig in Natal im Nordosten Brasiliens ein. Im selben Jahr, als Mermoz als Vorreiter des kommerziellen Flugverkehrs über den Atlantik gefeiert wird, wählt Deutschland die NSDAP zur zweitstärksten Partei und bejubelt Max Schmeling für seinen Boxweltmeistertitel. Auch für Antoine de Saint-Exupéry ist das Jahr 1930 entscheidend für sein zukünftiges Leben und späteres Werk. Im Juni startet sein Kollege und Freund Henri Guillaumet bei miserablen Wetterbedingungen zu einem Kurierflug über die Anden und bleibt tagelang verschollen. Saint-Exupéry und seine Kollegen suchen hartnäckig nach ihm und wollen auch nach Tagen die bereits hoffnungslos gewordene Suche nicht aufgeben. Im Roman Wind, Sand und Sterne, der seinem Kameraden Guillaumet gewidmet ist, beschreibt Exupéry jene Situation ausführlich. Als er den Vermissten nach einer Woche im Zustand äußerster Erschöpfung antrifft, bekommt er von ihm zu hören: Ich kann dir sagen, was ich getan habe, kein Tier hätte es fertiggebracht. An diesen Ausspruch musste ich denken. Konnte man es großartiger ausdrücken? In diesem Satz war der Mensch in seine königliche Stellung gesetzt. Die wahre Rangordnung der Natur war wiederhergestellt. Endlich schlief Guillaumet ein und das Bewusstsein rastete. Aber in diesem abgewrackten, zerknitterten und verdorrten Körper wurde es gleich beim Erwachen wieder lebendig und mächtig. Da ist der Körper wirklich nur ein gutes Werkzeug, nur ein Diener. Den Stolz, ein solches Werkzeug zu sein, auch den konnte Guillaumet so schön in Worte fassen. Wo ich nichts zu essen hatte, kannst du dir denken, dass mein Herz am dritten Marschtag nicht mehr sehr gut ging. Hänge ich da einmal über dem Nichts, denn es ging gerade an einem Steilabfall entlang, wo ich mir Löcher machen musste, um mich mit den Händen daran zu klammern, da hat das Herz plötzlich eine Panne. Es setzt aus, dann springt es wieder an, es klopft verkehrt. Ich spüre, wenn es nur eine Sekunde zu lang aussetzt, dann lasse ich los. Ich halte ganz still und lausche in mich hinein. Niemals, hörst du, niemals, solange ich fliege, habe ich mich so an meinen Motor gehalten wie in den paar Minuten damals an mein Herz. Ich sagte ihm: Feste, nochmal. Lass nicht nach, schlag zu! Aber es war ein Herz erster Wahl. Es setzte wohl aus, aber es ging immer wieder an. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz ich auf mein Herz war. 1930 ist aber auch jenes Jahr, in dem sich Exupéry Hals über Kopf in Consuelo Suncin Sandoval verliebt, eine exzentrische und jung verwitwete Salvadorianerin. Eine amour fou, eine Liebe voller Leidenschaft, die in Zeiten von Krieg und Gefahr ihren Höhepunkt erreicht. Als sich die beiden kennenlernen, ist Consuelo 29 Jahre alt, nur wenig jünger als Antoine. Sie war eine schmetterlingshafte Artistin, Mythomanin, hat permanent ihre eigene Biografie neu erfunden. Man weiß nicht genau, wie alt sie war. Wahrscheinlich war sie ein paar weniger Jahre jünger als Antoine. Der Flugpilot und angehende Schriftsteller brachte das mit, was Consuelo immer schon gefallen hatte: Witz, Fantasie, Reichtum. Qualitäten, denen vielleicht Berühmtheit folgen würde, schreibt Josef Hahnemann in seiner Biografie über Antoine de Saint-Exupéry. Der Pilot nannte sie seinen Oiseau des Îles, seinen Insel- und Paradiesvogel. Er hoffte, endlich eine Frau gefunden zu haben, die länger als einen Abend lang seine Arbeitsroutine und seine Anflüge von Depressionen aufzuheitern vermochte. Aus dem Rausch der ersten Begegnung wurde schnell eine heftige Leidenschaft. Nicht weniger schnell kam aber auch eine erste Ernüchterung. Sie hatte schon ein abenteuerliches Leben vor ihm gehabt, verkehrte im Pariser Künstlermilieu. Und diese ähnliche Veranlagung von Antoine und Consuelo hat natürlich dann eben zu Problemen geführt, dass sie permanent aneinander gestoßen sind. Also beide hatten ein großes, unzähmbares Ego. Am besten ging es den beiden, wenn sie nicht zusammen waren, dann haben sie am stärksten geliebt. Exupéry beeindruckt Consuelo auch durch seine Hartnäckigkeit und seine stürmische Leidenschaft, die bei einem Rundflug hoch über Buenos Aires ihren Anfang nehmen sollte. »Küssen Sie mich, oder ich lasse die Maschine abstürzen«, schreit ihr Antoine ins Ohr und bittet sie, ihn zu heiraten. »Aber Monsieur de Saint-Exupéry, Sie wissen, dass man in meinem Land nur Menschen küsst, die man mag, und höchstens, wenn man sie sehr gut kennt. Ich bin noch nicht lange Witwe. Wie kann ich wieder küssen?« »Ich weiß, Sie küssen mich nicht, weil ich zu hässlich bin«, sagte er. Ich sah Tränen wie Perlen auf seinen Augen rollen und auf seine Krawatte tropfen. Und mein Herz zerfloss vor Zärtlichkeit. So gut ich konnte, beugte ich mich zu ihm hinüber und küsste ihn. Die kleingewachsene, aber graziöse Consuelo mit ihren auffallend schwarz funkelnden Augen ist Ratgeberin und Muse gleichermaßen. Zärtlich nennt sie Antoine bald nur noch mit ihrem südamerikanischen Akzent Tonio. Tonio, mein fliegender Fisch, mein einzigartiger Schmetterling, meine Liebe, mein Zauberkästchen. In einem Interview für Radio Kanada 1963 erzählt Consuelo, dass Antoine auch unglaublich ernst sein konnte und es hasste, wenn ihm Fragen gestellt wurden. Il n'aimait pas qu'on lui pose des questions, qu'on l'interviewe. Er mochte nicht, dass man ihm Fragen stellte, aber er liebte das Leben. Er war so oft im Himmel unterwegs und als er wieder zurück auf dem Lande war, schätzte er besonders das Essen und lachte gerne. In seiner Tasche hatte er ein Kartenspiel und wenn man sich mit ihm unterhielt, unterbrach er einen und sagte, dass man ihn sein Karo Ass geklaut hätte und es in der Handtasche versteckt wäre. Und tatsächlich, da war das Karo Ass. Er kannte viele Tricks, die faszinierend waren und verstand es auch zu hypnotisieren. Einmal wollte ein Polizist ihm einen Strafzettel geben. Da sagte Antoine, Sie werden hier den ganzen Tag mit Ihrem Stift stehen bleiben, bis Mitternacht. Der Mann war wie gelähmt. Ende April 1931 heiraten Antoine de Saint-Exupéry und Consuelo Suncin Sandoval zunächst standesamtlich in Nizza, einen Tag später auf Schloss Aiguë, wo die Familie Saint-Exupéry einen Landsitz hat. Wir würden also auf der alten Festung Aiguë heiraten, die in einer ruhigen Bucht lag. Eine Burg aus alten Zeiten, die allen Launen der Zeit und des Mistral widerstanden hatte. Das Bauwerk wies die Form eines Schiffsbugs auf, der sich ins Meer schob. Eine gewaltige Terrasse voller Rhododendren und Geranien bildeten das herrlichste Schiffsdeck, das meine Augen je im reinen Blau des Mittelmeers erblickt hatten. Die Familie de Gay lebte zurückgezogen und floh die mondäne Welt. Daher waren Fischerboote und Motorschiffe im Umkreis von 1 Kilometer verboten. Man lebte seit Generationen auf Aiguë. Und auch im Dorf wohnten zahlreiche Familienmitglieder. Nie habe ich all die Schwägerinnen und Schwiegermütter der Schwestern derer von Aiguë so recht auseinanderhalten können. Ich erinnere mich nur dankbar, dass sie sich uns beiden gegenüber sehr liebenswürdig und freundlich verhielten. Antoine war ein wenig auch ihr Kind und sein Schwager Pierre de Gay betrachtete ihn als seinen Bruder. Noch im selben Jahr, im Oktober 1931, erscheint im Pariser Verlag Gallimard mit einem von André Gide verfassten Vorwort ein neues Buch mit dem Titel Vol de Nuit, Nachtflug. Der Roman ist im Gegensatz zum Südkurier von Beginn an ein großer Erfolg. Endlich kam Nachtflug in Paris auf den Buchmarkt. Wir sorgten uns sehr um das Schicksal des Buches. Jeden Tag kaufte ich die großen Zeitungen. Comedia, Le Figaro, Les Nouvelles Littéraires. Die lobenden Artikel schnitt ich aus und klebte sie in ein Heft. Manchmal sogar doppelt, weil es mich amüsierte, so viele Fotos von Tonio zu besitzen. Wenn er zurückkehrte, lachte er darüber, dieselben Fotos, denselben Artikel mehrmals zu sehen. Dann erhielt Nachtflug den Prix Femina, während es zugleich Favorit war für den Prix Goncourt. In Gringoire war eine sehr witzige Karikatur erschienen, in der man einen Piloten mit zwei Flügeln sah, der von den Damen der Jury eindeutig bedrängt wurde. 1933 wird der Roman unter der Regie von Clarence Brown mit John Barrymore und Clark Gable in den Hauptrollen verfilmt. Die Musik dazu schrieb der US-amerikanische Komponist Herbert Stothart. Patagonia plane from Punta Arenas is required to fly over 1500 miles of difficult country. Das Flugzeug aus Punta Arenas muss 1500 Meilen schwieriges Gelände überfliegen. Und es muss vor Mitternacht in Buenos Aires ankommen, ohne zu scheitern. Yet it must arrive here at Buenos Aires before midnight without fail. The plane from Santiago crosses the Andes in daylight, but beyond that point must fly in darkness. Das zweite Flugzeug aus Santiago muss die Anden bei Tageslicht überqueren, um rechtzeitig vor Mitternacht in Buenos Aires einzutreffen. Its arrival in Buenos Aires cannot be delayed. There must be time for both these planes converging on Buenos Aires to clear their mail and transfer that destined for Europe to the plane to the north. Jedenfalls muss genügend Zeit bleiben, die Poststücke beider Maschinen zu entladen und für den Flug nach Europa vorzubereiten. That plane number 70 is to leave here promptly at midnight. Das Flugzeug mit der Nummer 70 verlässt Buenos Aires pünktlich um Mitternacht. It must make connections with a French cruiser at Natal. In Natal wird es mit einem französischen Kreuzer Kontakt aufnehmen. Exupérys Roman erzählt die Geschichte des Postfliegers Fabien, der während eines schweren nächtlichen Gewitters über Argentinien in seiner Maschine um sein Leben kämpft. Am Boden verfolgt sein Chef Rivière den Funkverkehr und wird sich in diesen bangen Stunden seiner Verantwortung als Vorgesetzter bewusst. Die Situation für Fabien wird immer aussichtsloser. Am Ende fliegt er mit einem fast leeren Benzintank über dem Unwetter, das den gesamten südamerikanischen Kontinent bedeckt. Irgendwann bricht der Funkkontakt zum Boden ab. Über seine Karte gebeugt hoffte Rivière immer noch, ein Fleckchen klaren Himmels als Zufluchtsort zu entdecken. Hatte er doch längst telegrafisch bei den Polizeidienststellen von mehr als 30 Provinzstädten anfragen lassen, wie der Himmel dort aussehe. Nach und nach trudelten die Antworten ein. Auf 2000 Kilometer Strecke waren alle Funkstationen angewiesen worden, jeden aufgefangenen Funkspruch der Maschine innerhalb von 30 Sekunden nach Buenos Aires zu melden, damit über diese Kontaktstelle dem Piloten mitgeteilt werden konnte, wo genau der Zufluchtsort lag. Während sich der Roman Nachtflug gut verkauft, hält sich der Film nur 10 Wochen in den Pariser Kinos. Das erhoffte Geld bleibt aus. Und auch Exupérys Berufskarriere ist mittlerweile in eine Sackgasse geraten. Er lässt sich auf unbestimmte Zeit vom Pilotendienst beurlauben und lebt mit seinem Paradiesvogel Consuelo in deren Pariser Wohnung in der Rue de Castellan Nummer 100. Obwohl sich die beiden auseinanderleben, Ehe und Haushaltsführung sind Consuelos Sache nicht, fühlt sich Antoine Zeit seines Lebens für sie verantwortlich. Responsabilité ist für ihn ein Schlüsselwort, was immer wieder kam. An einer Stelle sagt er, was bedeutet Menschsein? Menschsein bedeutet Verantwortung tragen. Und er wollte für alles Mögliche Verantwortung tragen. Und eben wenn Consuelo nicht bei ihm war, dann fühlte er sich besonders verantwortlich für sie. Das hatte manchmal ganz äußerliche Gründe einfach, dass sie nicht bei ihm war. Dadurch, dass er seinen Flugdienst hatte, als er eingesetzt war auf der Strecke eben der Aeropostal Toulouse, Casablanca, Dakar. Zeitweise lebte sie mit ihm dann in Casablanca, aber gegen Ende ist sie in Frankreich geblieben. Und da war er dann fern von ihr in seinem Hotelzimmer und sagte sich, mein Gott, was macht Consuelo? Ich müsste doch jetzt bei ihr sein. Du bist kein Ziel, keine Belohnung, kein Schmuckstück, das verehrt wird und dessen ich bald überdrüssig würde. Du bist Weg, Fahrzeug und Ladung. Und ich werde des Werdens nicht müde. Nie werde er vergessen, mit welchen Augen Saint-Ex auf seine Frau Consuelo geblickt habe, schreibt der Journalist und Schriftsteller Henri Janson, der in jenen Jahren mit dem Paar engen Umgang pflegte. Sie rührte ihn. So zerbrechlich, so klein, so unerträglich war sie. Sie überraschte ihn immer wieder, faszinierte ihn. Kurz, er betete sie an. Es ist so, wenn man mit einem jungen Mann verheiratet ist, der noch nicht berühmt ist, und wenn man selbst noch so jung ist und noch keine ausgeprägte Persönlichkeit hat, dann wächst man zusammen. Manche Leute sagen mir, ich habe einen berühmten Mann geheiratet. Aber ich habe einen Piloten geheiratet, der ein berühmter Autor geworden ist. Leider hat er seinen Erfolg nicht miterlebt. Er hatte Angst vor dem, was er machte. So schrieb er manchmal 100 Seiten und am Ende blieb nur eine halbe Seite übrig. Er hatte die Gewohnheit, seine Freunde mitten in der Nacht zu wecken. Mich hat er immer wieder geweckt, um mir etwas vorzulesen. Sehr früh habe ich gelernt, manche Passagen auswendig zu lernen. Als er mich fragte, warum sie so schön sind, konnte ich ihm somit jene Sätze wiedergeben, die wirklich wunderschön waren. Dann lachte er und sagte, ich sei schlau. Die beiden bildeten das unwahrscheinlichste aller Paare, bestehend aus einem zierlichen Paradiesvogel und einem tollpatschigen Bär. Sie wirkten, schreibt der Journalist Henri Janson, als wären sie einem Zeichentrickfilm von Walt Disney entlaufen. Saint-Ex hatte in seinem engen Doppelreiheranzug, der Falten warf und den er verkehrt herum zuknöpfte, nicht den geringsten Sinn für Eleganz. Auch Luxus war ihm vollkommen gleichgültig. Er hauste in bald zu großen, bald zu engen Wohnungen. Kurz vor Weihnachten wird Saint-Exupéry beauftragt, ein einmotoriges Wasserflugzeug zu einem Testgelände zu fliegen, das sich nur unweit des Schlosses Egé befindet, dem Landsitz seiner Familie. Der Flug verläuft zunächst problemlos. Nur beim Landeanflug unterläuft Saint-Exupéry ein entscheidender Fehler. Das Heck der Maschine kippt bei der Landung vornüber. Exupéry wird mehr tot als lebendig geborgen. Plötzlich vernahm ich einen gewaltigen Krach, der durch die Stadt widerhallte. Einen kurzen, lauten Knall. Alles rannte an die Fenster. Ich ebenfalls. Ich sah nichts als das Meer, das sich wie eine Wolke in den Himmel erhob und dann so schnell wieder absackte, als sei es von Kanonenkugeln getroffen worden. Dann, Während an meinem Fenster über dem Meer der Tag über dem eisigen Wasser versank, begriff ich langsam, dass die Wasserwolke das monströse Wasserflugzeug meines Mannes gewesen war. Seine Maschine war mit solcher Geschwindigkeit aufs Meer aufgeschlagen, dass das Wasser sich mehrere Meter hoch erhoben hatte, um dann mit einem entsetzlichen Krachen zurückzustürzen und so die ganze Stadt aufzuwecken. Nun war es Nacht geworden und das Wasser lag von neuem so glatt da wie das tote Meer. Ich rührte mich nicht von meinem Fenster weg. Unbeweglich stand ich da. Ich weiß nicht, wie lange. Es klopfte an der Tür, so leise, dass mein Hund nicht bellte. Das war seltsam. Ich mochte mich nicht stören lassen und wartete, bis der Besucher lauter pochte. Nach ein paar Augenblicken ging ich öffnen. Man brachte meinen Mann auf einer Tragbahre wie einen Verwundeten. Man streckte ihn auf dem Bett aus. Die Sanitäter hatten ihm schon unglaubliche Mengen an Medikamenten verabreicht, dazu künstliche Beatmung, Sauerstoff und so weiter. Sie ließen mich allein mit ihm. »Ach, Tonio, du bist ins Meer gestürzt. Du bist ja eiskalt. Deine Hose ist durchnässt. Sie tropft das ganze Bett voll. Mein Kleiner, ich bin ja da. Ich will dich abreiben.« Meine Hast war so groß, dass ich die erste Flasche nahm, die mir in die Hand fiel. Das war das reine Ammoniak, mit dem ich meinem Hund das Fell blondierte. Ah, das wird dir die Brust wärmen. Wie kalt dir ist. Seine behaarte Brust sog das Ammoniak geradezu auf, bis ich fast erstickte. Das war besser als Eau de Cologne. Das Ammoniak drang in die Lungen meines Mannes ein, der die Schwelle des Todes schon überschritten hatte, und ließ die Bronchien wieder reagieren. Tonios Atmung setzte wieder ein, er bewegte sich und Wasser schoss ihm aus der Nase. Wie eine große Puppe zerrte ich ihn am Kopf ins Badezimmer, wobei er sich den blutenden Schädel an der Wanne anschlug. Ein Hotelpage kam mir zur Hilfe. Wir steckten Tonio in siedend heißes Wasser. Ich kochte ihn beinahe. »Autsch, das ist zu heiß«, schrie er auf. »Sie wollen mich wohl umbringen.« »Aber mein Schatz, das tut dir sehr gut. Hilf mir, meine Hosen auszuziehen. Ich bin ganz starr.« »Ja, du bist ins Meer gestürzt.« Einige Stunden später feierten wir im militärischen Hauptquartier der Luftwaffe ein Fest. Wir tanzten auf den Tischen und lachten. Aber seit diesem Tag mochte Tonio bei Nacht nicht mehr schlafen. Er drückte die Nase an die Fensterscheibe und ich stand im Nachthemd hinter ihm und zog ihn an der Hand ins Bett zurück. Wieder stand er auf und ich ging ihn von Neuem holen. Das ging einen Monat so. Vielleicht auch zwei. Er war wie tot gewesen. Er hatte den Tod überwunden. Jetzt kannte er ihn. »1935 schreibt das französische Luftfahrtministerium 150.000 Francs für denjenigen Piloten aus, der es schafft, einen neuen Flugrekord auf der Strecke Paris-Saigon aufzustellen. Saint-Exupéry, der wieder einmal in Geldschwierigkeiten steckt, setzt alle Hebel in Bewegung, um diese Herausforderung annehmen zu können. Es war ein Wettrennen von Paris nach Saigon, war auch wieder eine Zeit, 30er Jahre, wo er kein Geld hatte. Und in seinen frühen Texten spottete er über das Wettrennen unter Piloten und so. Pilot sein war für ihn etwas Weihehaftes wie Priester sein. Also wenn man in die Pilotengemeinde eintrat, da trat man ein wie in eine Glaubensgemeinde. Man war da im Dienst der Menschen. Es gibt die schöne Stelle, wo er sagt, Geduld, ihr Liebenden, eure Liebesbriefe werden ankommen. Ich fliege für euch Tag und Nacht. Und also das war für ihn ein Dienst, auch wiederum ein Dienst an der Menschheit. Und dass man das Fliegen als reines Wettrennen, wer schneller ist, betreiben konnte, dafür hatte er nur Sport übrig. Und in den 30er Jahren eben, als er dann Geld brauchte, hat er sich dann doch dafür hingegeben an diesem Rennen. Er hat praktisch den bestehenden Rekord, auf der Route von Paris nach Saigon zu unterbieten. Und da ist ihm dann eben dieses Malheur passiert, dass er sich über der Wüste verflogen hat. Er wusste nicht mehr, wo er war. Er wusste, dass er, wenn er nach der letzten Zwischenstation an der libyschen Küste irgendwo, dass er auf keinen Fall den Nil verpassen musste, dass er da dann links abdrehen, nach Norden, Nordosten abdrehen musste. Sonst würde er sich auf der arabischen Halbinsel verlieren in der Wüste. Und er flog dann eben nachts und hatte plötzlich Zweifel. Also ich habe den Nil nicht gesehen. Eigentlich nach seinen Berechnungen hätte er schon lange über ihn hinweg sein müssen. Der Mond war weg. Alles war schwarzer Teer bis zu den Sternen hinauf. Jetzt würde ich lange keine Feuer mehr sehen, keinen Zielpunkt mehr haben. Ohne Funk an Bord hatte ich bis zum Nil kein Lebenszeichen zu erwarten. Die Außenwelt war völlig erloschen. Die Gedanken spannen sich aber immer weiter. Jetzt hat sich der Mond uns entzogen und wir haben keinen Funk an Bord. Kein noch so schwaches Band verbindet uns mit der Außenwelt, bis endlich unser großer Fisch im Lichternetz des Nils sitzt. So lange sind wir aus jedem Zusammenhang gelöst, und nur unser Motor hält uns inmitten dieses düsteren Teers in der Schwebe. Wir durchqueren das tiefe schwarze Tal aus dem Märchen, wo jeder sich bewähren muss. Hier gibt es keine Hilfe. Hier wird kein Fehler verziehen. Wir stehen ganz auf Gottes gutem Willen. In einem historischen Dokument von Radio France berichtet Saint-Exupéry selbst über seine gescheiterte Mission. Le seul repère dont j'eus pu bénéficier, c'était la mer, à condition toutefois que par une nuit aussi obscure, la ligne de côte fût visible. Malheureusement, de nombreuses zones interdites m'interdisaient ce parcours. Mein einziger Orientierungspunkt war das Meer, vorausgesetzt, die Küstenlinie wäre in dieser dunklen Nacht sichtbar. Wegen der vielen verbotenen Zonen konnte ich diese Route leider nicht nehmen. In dieser mondlosen Nacht entschied ich mich für die Mitte der Linie Kairo-Alexandria. Ich hoffte, mich an den Lichtern dieser Städte oder jenen des Niltals orientieren zu können. Ich konnte unmöglich weiter geradeaus fliegen, ohne nicht eine Kollision mit dem Berg Sinai zu riskieren. So entschloss ich mich, unter die Wolkendecke zu gleiten und nach Norden abzudrehen. Somit würden die Lichter der Städte, die ich überflogen hatte, durch das linke Fenster strahlen. Bei diesem Manöver stürzte ich ab. À la côte 400 de mon altimètre, à la côte réelle de 300 environ, que j'emboutis le sol. Ein leichter Nebel hat mich in die Irre geführt. Ich hatte die Höhe falsch eingeschätzt. Die Nacht war unheimlich dunkel. Zu meiner Überraschung breitete sich die erste Stoßwelle wie ein Erdbeben in der Kabine aus. À ma grande surprise, le premier craquement, au lieu d'aboutir à l'écrasement définitif, se prolongea dans la cabine à la façon d'un tremblement de terre. Dann kam die Maschine zum Stillstand. Der rechte Flügel war zerschmettert. Aus Angst vor einer möglichen Explosion stiegen Prévost und ich aus. Mit einer Taschenlampe leuchtete ich auf den Boden. Er bestand aus Sand und schwarzen Steinen. Kein Gras wuchs. Ich ging ein paar Schritte und musste mir eingestehen, dass ich in der Wüste gelandet war. Was in den folgenden Tagen geschieht, schildert Exupéry in seinem Roman Wind, Sand und Sterne. Es gehört zu den eindrücklichsten Stellen des Buches. Der Westwind weht, der den Menschen in 19 Stunden ausdörrt. Noch ist mein Schlund offen, aber schon hart und schmerzhaft. Ein leises Rasseln kann ich auch schon vernehmen. Bald kommt der Husten, den man mir beschrieben hat und auf den ich schon lange warte. Meine Zunge ist mir im Weg. Das Schlimmste aber ist, dass ich leuchtende Flecken sehe. Wenn diese zu Flammen werden, stürze ich zusammen. Wir gehen schnell, um die Kühle des jungen Tages auszunutzen. Wir wissen wohl, dass wir in der hellen Sonne nachher nicht mehr weiter können. Wir dürfen nicht mehr schwitzen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Denn selbst diese Kühle hat nur 18% Luftfeuchtigkeit. Der Wind mit seiner verlogenen Liebkosung kommt aus der Wüste. Unser Blut verdunstet. Ich fühle keinen Hunger, nur Durst. Dabei hatte ich so gut wie nichts zu essen gehabt. Am ersten Tag einige Trauben, seitdem eine halbe Orange und etwas Kuchen. Für mehr Nahrung hatten wir keinen Speichel gehabt. Der Durst aber ist allmächtig. Eher noch die Folgen des Durstes. Die harte Kehle, die Zunge aus Gips, das Rasseln im Schlund und ein ekliger Geschmack im Mund. Das sind mir neue Empfindungen und zunächst bringe ich sie in keine Verbindung mit dem Wasser, das sie heilen könnte. Der Durst wird immer mehr zur Krankheit und immer weniger ist er ein natürliches Verlangen. Schon scheint es mir, dass der Gedanke an Früchte und Quellen weniger herzzerreißend ist. Ich habe schon fast vergessen, wie freundlich die Orange leuchtete. Ich habe alle Sehnsucht vergessen. Ich vergesse vielleicht alles. Die Landschaft verändert sich, die Steine werden seltener und wir gehen auf Sand. 2 Kilometer vor uns beginnen die Dünen mit einigen Anzeichen kleinen Pflanzenwuchses. Der Sand ist doch besser als dieser stählerne Panzer. Er ist die blonde Wüste, meine Sahara, die ich kenne und liebe. Gestern träumte ich von paradiesischen Orangenwäldern. Heute kenne ich kein Paradies mehr. Ich glaube nicht mehr an Orangen. Nichts mehr fühle ich in mir als Dürre des Herzens. Ich werde fallen und keine Verzweiflung spüren, nicht einmal Kummer. Das kränkt mich, denn die Fähigkeit, Kummer zu fühlen, wäre mir eine Wohltat wie Wasser. Ich bemitleide mich und bedauere mich wie ein Freund, aber ich habe keinen Freund mehr auf der Welt. Wenn mich die Leute mit meinen entzündeten Augen finden, dann werden sie sich einbilden, dass ich laut gerufen und viel gelitten habe. Aber jeder Aufschwung, jeder Schmerz, alles bewusste Leiden wären Reichtümer für meine vertrocknete Seele. Ich habe ja gar nichts mehr. Wenn einem Mädchen seine erste Liebe stirbt, dann hat es doch noch seinen Schmerz und seine Tränen, einen zuckenden Ausdruck von Leben. Ich habe keinen Schmerz mehr. 1935 ist nicht nur das Jahr von Exupérys Absturz in der libyschen Wüste. Exupéry lernt seine Gönnerin und spätere Liebhaberin kennen, die wohlhabende Industriellentochter Nelly de Vauguier. Sie verkörpert das absolute Gegenteil von Consuelo, nicht nur dem Äußeren nach. Groß gewachsen, blond, zielstrebig, hochgebildet. Eine mysteriöse Frau, was ganz anderes, also das absolute Gegenteil zu Consuelo. Die herumflatternde, schmetterlingshafte Künstlerin Nelly de Vauguier, eine Geschäftsfrau, sehr erfolgreich, die das Unternehmen ihres Vaters übernommen hatte und die Saint-Exupéry als Schriftsteller vor allem bewunderte und praktisch seine Gönnerin wurde. Also sie hat ihm finanziell immer wieder ausgeholfen, als seine Pilotenkarriere dann sehr unbeständig wurde, zuerst zerbrach durch die verschiedenen Unfälle, die er hatte. Und seine Bücher, die gewiss dann, als er allmählich erfolgreich wurde, ein gewisses Geld einbrachte, aber das dann sofort auch wieder weg war. Also sie hat ihn unterstützt, finanziell unterstützt und sie hat ihn auch moralisch sehr stark unterstützt. Es war eine Art wahrscheinlich platonische Liebe zwischen den beiden. Er hat sie wegen all dem, was er nicht war, irgendwo bewundert. Ihre Disziplin, ihre klare Lebensauffassung. Sie stand vollkommen im Hintergrund, also sie hat sich möglichst wenig blicken lassen und war aber bis zum Schluss präsent und hat ja dann praktisch unter Pseudonym seine erste Biografie geschrieben, kurz ein paar Jahre nach seinem Tod, unter dem Pseudonym Pierre Chevrier. Und über Jahre hinweg hat man diese Biografie gelesen. Man wusste zwar nicht genau, wer dieser Pierre Chevrier war, aber es hat sich erst allmählich herausgestellt, dass das eben diese Nelly de Vauguier seine sehr enge Freundin war. Was aufgefallen war und was Rätsel aufgab, war in dieser Biografie eben, woher sie diese ganzen Informationen hatte. Die hatte sie natürlich aus direkter Hand. Und der Briefwechsel, der sehr, sehr intensiv sein muss zwischen Antoine und Nelly de Vauguet, den hat sie der französischen Nationalbibliothek vermacht mit der Auflage, dass der erst in mehreren Jahrzehnten gelesen werden darf. Also dieser Briefwechsel ist noch vollkommen unbekannt. Was man weiß mittlerweile ist eben schon, dass er eine zentrale Rolle gespielt hat in seinem Leben. Finanziell geht es Antoine und Consuelo de Saint-Exupéry in den späten 1930er Jahren mehr schlecht als recht. Ihre Wohnung wird gekündigt, Möbel wegen Zahlungsrückständen beschlagnahmt. Doch trotz der prekären finanziellen Situation ist Antoine de Saint-Exupéry nach seiner geglückten Rettung aus der Wüste berühmter denn je. 1936 reist er als Sonderberichterstatter für das traditionsreiche französische Bürgerblatt L'Intransigeant nach Barcelona, um über den spanischen Bürgerkrieg zu schreiben. Das Jahr darauf für die Zeitung Paris Soir nach Madrid, wo die Nationalisten unter Franco vor den Toren der Hauptstadt stehen. Doch wer von Exupéry politische Reportagen erwartet, wäre enttäuscht worden. Der Autor beschreibt erschütternde Szenen und subjektive Stimmungen, um aus ihnen ganz persönlich gefärbte philosophische Betrachtungen zu extrahieren. Die Menschen haben keine Achtung mehr voreinander. Als seelenlose Gerichtsvollzieher zerstreuen sie ein Mobiliar in alle Winde, ohne zu wissen, dass sie ein Königreich zugrunde richten. Da gibt es Komitees, die sich das Recht zur Säuberung zusprechen, dabei von Maßstäben ausgehen, die sie zwei- oder dreimal abändern und nichts als Tote zurücklassen. Da gibt es einen General an der Spitze seiner Marokkaner, der mit ruhigem Gewissen die Menschen in Scharen verdammt, wie ein Prophet, der eine Glaubensspaltung ausrottet. Man erschießt hier, so wie man Wälder abholzt. In Spanien sind die Massen in Bewegung, aber der Einzelne, der eine Welt bedeutet, ruft aus der Tiefe seines Bergwerkschachtes vergebens um Hilfe. Im Juni 1939 erscheint Wind, Sand und Sterne. In Amerika wird die englische Ausgabe zum Book of the Month und später zum Buch des Jahres gekürt. Die Académie Française zeichnet es mit dem großen Romanpreis aus. Ich bin ein Mann, der in der Asche wühlt. Ich bin ein Mann, der am Boden der Feuerstelle nach der Glut des Lebens sucht. Während sich die literarischen Erfolge überstürzen und Exupéry auch in Amerika enthusiastisch als Schriftsteller gefeiert wird, bekommt er im September 1939 den Befehl, sich in Toulouse zum Einsatz zu melden. Zu seiner großen Enttäuschung wird er nicht als Flieger einberufen, sondern der Bodentruppe als Fluginstrukteur zugeteilt. So versucht er, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um wieder fliegen zu dürfen, und schreibt unter anderem seiner Liebhaberin Nelly de Vauguet, sie möge sich doch bitte für ihn verwenden. Seine Bemühungen werden tatsächlich von Erfolg gekrönt. Er darf wieder fliegen. Doch die Tage der Freude sind gezählt. Am 14. Juni 1940 marschieren die Deutschen kampflos in Paris ein. Die Bevölkerung flieht nach Süden. Und auch die Einheit von Saint-Exupéry wird über Bordeaux nach Nordafrika verlagert. Der Reservist wird aus dem aktiven Militärdienst entlassen und kehrt per Schiff nach Marseille zurück. Auf Schloss Aiguë kann er schließlich Mutter und Schwester wieder in seine Arme schließen. Auch Nelly de Vauguet hat sich in unmittelbarer Nähe des Familiensitzes eingemietet, hilft ihm über finanzielle Engpässe hinweg und ermuntert ihn, sein bereits begonnenes Buch »Die Stadt in der Wüste« fortzusetzen. Ein sehr spannendes Werk ist, aber das ist natürlich auch sein größtes, ist sein unvollendetes Spätwerk, »Die Stadt in der Wüste«. Ein Riesending von Hunderten und Hunderten von Seiten. An dem hat er über zehn Jahre geschrieben. Das sollte sein Hauptwerk sein. Ist das einzige Werk, jetzt mal vom kleinen Prinzen abgesehen, wo nicht geflogen wird. Im Mittelpunkt steht ein nordafrikanischer Herrscher, von welchem Reich auch immer, ein Wüstenvolk offenbar, und der meditiert so über die erzählt Geschichten, Anekdoten und meditiert vor allem über das Herrschen, über seine Leute. Und da findet man Spuren von Saint-Exupérys früher Nietzsche-Lektüre. Nietzsche hat ihn sehr geprägt, als er selber in der Wüste auf Cap Juby Stationschef war für die Aéropostale. Zu Silvester 1940 trifft Saint-Exupéry im New Yorker Exil ein und wird als gefeierter Schriftsteller empfangen. Sein ins Englische übersetzte Buch »Wind, Sand and Stars« hat die Zahl von 150.000 verkauften Exemplaren überschritten. 2 Wochen später erhält er den National Book Award im Hotel Astor. Jetzt kann Saint-Exupéry endlich ohne Geldsorgen leben und ist dennoch unglücklich. In den Vereinigten Staaten im Exil zu sein, während sich Frankreich im Krieg befindet, versetzt ihn in einen unerträglichen Zwiespalt, den er überwinden will, aber nicht kann. 1942 erscheint sein neues Buch »Flug nach Arras«, in dem er seine Kriegserlebnisse verarbeitet hat. Anfang 1943 wird in New York der Text des kleinen Prinzen publiziert. Eine märchenhafte Erzählung um einen Flieger, der in der Wüste notlanden muss. Dort trifft er auf einen kleinen Jungen, den es von einem Asteroiden auf die Erde verschlagen hat. Den internationalen Siegeszug seines Buches wird Antoine de Saint-Exupéry aber nicht mehr erleben. »Auf welchen Planeten bin ich gefallen?«, fragte der kleine Prinz. »Auf die Erde? Du bist in Afrika?«, antwortete die Schlange. »Ah, es ist also niemand auf der Erde?« »Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel. »Ich frage mich«, sagte er, »ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau, meinen Planeten an, er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er fort?« »Er ist schön«, sagte die Schlange. »Was willst du hier machen?« »Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume«, sagte der kleine Prinz. »Ah«, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. »Wo sind die Menschen?«, fuhr der kleine Prinz endlich fort. »Man ist ein bisschen einsam in der Wüste.« »Man ist auch bei den Menschen einsam«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz sah sie lange an. »Du bist ein drolliges Tier«, sagte er schließlich, »dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz musste lächeln. »Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen.« »Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff«, sagte die Schlange. Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband. »Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist«, sagte sie noch. »Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern.« Der kleine Prinz antwortete nichts. »Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann...« »Oh, ich hab's sehr gut verstanden«, sagte der kleine Prinz. »Aber warum sprichst du immer in Rätseln?« »Ich löse sie alle«, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Sie hörten »Bitte zeichne mir ein Schaf«. Eine lange Nacht über Antoine de Saint-Exupéry. Von Nikolaus Scholz. Im Originalton hörten Sie Lino von Garzen, Josef Hahnemann und in historischen Aufnahmen Antoine und Consuelo de Saint-Exupéry. Die Zitate wurden folgenden Büchern entnommen: Flug nach Arras, Wind, Sand und Sterne, Südkurier, Nachtflug, Die Stadt in der Wüste, Die Rose des kleinen Prinzen und den Briefen an die Mutter. Die Passage aus dem Buch Der kleine Prinz las Ulrich Mühe in einer Produktion aus dem Jahr 1999. Die Sprecher waren Markus Hering, Patrick Oliver Beck, Bernhard Eppensteiner, Marian Schönwiese, Jodith Riemersmar und Sabine Haupt. Regie Nikolaus Scholz. Redaktion Monika Künzel.